Seid gegrüßt und herzlich willkommen hier zur ersten Aufnahme im neuen Jahr. Herzlich willkommen zum Conan Café, unser neues Format hier im Zusammen des, als Produktion des Conan Casts. Und ja, das Jahr ist nun wieder ein neues angefangen, 2013. Die Weihnachtsstimmung ist vorbei. Es herrschen winterliche Verhältnisse. In Detective Conan wird weiter fleißig gemordet. Und wir sind hier zusammen in einem kleinen Café. Und es ist nicht irgendein Café, nein, es ist das Conan Café. Und wir sind hier zusammen und ich sage bewusst wir, denn ich bin nicht alleine und begrüße herzlich einmal Marcel. Ja, hallo, guten Tag. Dann Olli. Schönen guten Tag. Ischück. Servus. Dann auch unser Stargast Kevin. Hallo. Und wer gedacht hätte, er wäre nicht da, der irrt sich gewaltig, denn hier ist auch Philipp. Ja, ich bin tatsächlich noch da, aber heute mal als Gast mit dabei. Und ich freue mich, dass Clemens heute mal die Moderation übernimmt und uns durch das Programm des Conan Café heute mal führen wird. Ja. Genau, wir haben diesmal nicht, wir haben nicht unbedingt ein konkretes Thema, denn wir sind, wie es sich für einen Café gehört, haben wir eine gemütliche, unterhaltende Stimmung. Und dazu kommen wir dann auch gleich. Und ich bedanke mich erstmal auch für den Besitzer des Café Poirot, dass er sich bereit erklärt hat, einen Tag Pause zu machen, um uns Azusa Enomoto und Toru Amuro bereitzustellen als unsere hier Kellner, die uns dann fleißig bedienen werden. Ja, es ist nun mal ein neues Jahr und dazu gehören natürlich auch Vorsätze und Erwartungen, und ich denke, wir machen mal so eine kleine Runde. Sagt so, was ist so euer Vorsatz, was habt ihr da gerade dabei zum Trinken im virtuellen Conan-Café, und ja, vielleicht was noch ihr sonst noch erwartet, und bevor wir dann auch gleich richtig losstarten mit unserer kleinen Spielerunde. Wie wär's mit Marcel? Kannst du vielleicht den Anfang machen? Ja, ich habe natürlich wie immer meinen Kakao dabei. Ich hoffe mal diesmal ohne Fliege. Ja, diesmal ohne Fliege. Ja. Und ja, das Conan Café hier ist ein sehr interessantes Projekt, finde ich. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Also, ja, mal gucken. Ja, ist ja Neuland für uns alle und ich bin auch schon gespannt, wie das denn hier heute werden wird. Habe ja selber noch keine Ahnung, wie das laufen wird, aber ich hoffe mal das Beste heute für mich und für alle Teilnehmer, aber besonders für mich. Und mit mir dabei ist natürlich auch mein leckeres norddeutsches Leitungswasser hier an meiner Seite, das mich durch die ganzen Fragen begleiten wird. Und ich hoffe, ja, dass das alles heute gut laufen wird und dass wir ein neues Projekt starten können, das auch bei den Zuschauern natürlich, oder Zuhörern vielmehr, gut ankommen wird. Ja, ich habe meinen kalten Kakao gehabt, habe den ausgetrunken mittlerweile, dann hatte ich meinen heißen Kakao, den ich mittlerweile auch ausgetrunken habe, und so habe ich jetzt nichts. Aber ich freue mich trotzdem. Ja, bestell dir noch was. Ja, ich habe hier meinen Sprudelwasser Medium und noch eine Sherry Coke, was ich hier zum Trinken bei mir habe. Ja. Ja, ich bin auch echt gespannt, wie das neue Format jetzt wird und ob es gut ankommen wird. Und ja, ich rechne damit, dass es auch allen Spaß macht, sowohl uns als auch den Zuhörern. Vielleicht nochmal für die Laien wie mich, was genau ist nochmal Sherry Coke? Also nicht Sherry mit S, sondern mit C, nehme ich an. Oder? Coca-Cola mit Kirsche. Genau, okay. So, ja, ich dachte aber auch gerade an Sherry. Nee. Es gibt ja auch Vanilla Coke. Ich habe selbst auch nichts Alkoholisches bei mir, sondern ein ganz handelsübliches Mineralwasser hat mir Azusa vorhin schon gebracht. Oh, dann sind wir und ja, zusammen hier. Genau, Wasser soll ja auch die Denkleistung fördern hier, ne? Exakt. Schließlich ist ja das Con Café auch hier, die Spielrunden ist ja eine, ihr konkurriert ja miteinander und ja. Also die Stimmung sieht ja schon mal gut aus, ihr seid gut ausgerüstet. Und dann wollen wir mal schon mal unseren Zuhörern erklären, es wird drei Spielerunden geben. Die erste Runde beinhaltet, da geht es um Fälle raten. Also ich werde bestimmte Begriffe nennen und ihr müsst dann den Fall dazu raten. Und um das zu tun, müsst ihr eben ein gewisses Geräusch abgeben, ein Buzzer. Sozusagen euer Buzzer, einen Namen rufen, euer Lieblingscharakter. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal eine kurze Runde. um nochmal, damit die Zuhörer auch wissen, was denn ihr für Charaktere ausgewählt habt und euch so sofort identifizieren könnt. Ja, fangen wir mal bei Philipp an. Ja, mein Charakter ist natürlich Okia, der mich heute auch durch das Conan-Café begleiten wird und hier schon direkt neben mir sitzt und vielleicht mit seinen Kopfhörern mir noch den einen oder anderen Hinweis liefern wird, der heute ganz nützlich sein wird, denke ich. Ja, bestimmt. Dann Ishik. Ja, mein Charakter wird dann Heiji sein, der Meisterdetektiv Westjapans und auch Gesamtjapans. Und er wird mir wahrscheinlich auch gut helfen bei der Fallauflösung. Mhm. Marcel? Ja, ich konnte mich nicht gleich so genau entscheiden, weil ich viele Charaktere mag, wie Kogoro und Agasa. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Yaiba genommen aus Goffo Aoyamas älterer Serie. Okay, und Olli? Ja, für mich natürlich Shinichi Kudo, also in dem Fall Shinichi, und wir werden ja mal sehen, wer der bessere Detektiv ist. Also haben wir unseren eigenen kleinen Detektivwettstreit heute zu begleichen, Ishik. So schaut's aus, Olli. War es ja nicht umsonst Olli Kudo, ne? Und Kevin? Ja, ich habe mich für Alhalba entschieden. Zum einen, weil es sehr ruhig ist und viel nachdenkt und viel weiß. Und das wird mir heute helfen, euch alle zu schlagen. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Okia und Ai, das kann nur Gutes verheißen. Und das war auch mal gerade eine klare Ansage, ne? Ja, ich wieder. Das ist eine Kampfansage gegen alle, die gegen mich sind. Und das seid ihr heute alle. Also gegen euch. Ich wiederhole dann nochmal, Philipp hat Okia mit. Ishik hat Heiji, Marcel, Yaiba, Olli, Shinichi und Kevin Ai. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir dann auch gleich direkt mit dem Programm an, denn es ist Zeit für die Vorspeise. Oh, ich als nehme Vorspeise einen haben wir. Da haben wir, heute bringt uns Azusa eine salzige Nudelsuppe. Beziehungsweise ja. Heiji würde sagen, eine scharfe Nudelsuppe. Die ist auch scharf. Genau. Ja, und damit beginnt auch Runde 1 Fallraten. Ich werde dann immer Begriffe... Wer bezahlt das eigentlich? Das geht der aufs Gastgeber. Haus. Der Gastgeber. Clemens, das geht aufs Haus. Ich würde sagen, der Verlierer zahlt alles. Oh. Ich glaube, da wäre ich auch für, ja. Das ist eine Ansage, ja. Das Claim ist ja schon mal raus. Das will uns anspornen hier, genau. Genau, also ich werde dann hier die Begriffe dann vorlesen und ihr seid dann frei. Also sobald ich die Begriff, ein Wort sage, kommt ja das nächste dann kurz danach. Und ihr könnt dann jeden Moment, sobald ihr es wisst, euren Charakter rufen und dann, ja, dann könnt ihr reden und mal gucken, ob es dann auch richtig ist. Nochmal vielleicht fürs Punktesystem ganz wichtig. Für eine richtige Antwort in der ersten Runde gibt es 3 Punkte plus und für eine falsche Antwort gibt es einen Negativpunkt, also -1. Wenn man nichts sagt, hat man natürlich 0 Punkte. Okay, es wird 5 Beispiele geben und ja, ich hoffe mal, ihr kommt schnell dahinter, denn ich darf so viel sagen, das erste Beispiel ist nicht ganz unbekannt. Und hier kommt 1-1. Wort 1, Taschentuch. Wort 2, Kronleuchter. Ja, Okia, Okia. Philipp hat zuerst. Egal. Okay, ja. Bitte. Ja, das ist der Fall mit Sherry und Pisco, der durch den Kronleuchter ermordet wird. Mhm, dann schauen wir mal weiter, ob das auch wirklich richtig ist. Ich lese nochmal die restlichen Begriffe vor. Diashow, Weinkeller, Schnee. Und wollt ihr das alle bestätigen? Jo, das klingt gut. Ja. Okay, ich bestätige das auch. Das ist völlig richtig. Also das ist hier der bekannte Fall mit dem Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, wo auch Pisco mit dabei ist und leider auch dort verstirbt, ermordet wird. Und möchtest du kurz was erzählen dazu noch, was denn dieses Taschentuch und Kronleuchter damit zu tun hat oder... Ja, also Pisco wurde ja von dem Kronleuchter erschlagen sozusagen. Pisco ja gar nicht, das war der Politiker genau. Dort. Pisco hat ja den Kronleuchter zum Stürzen gebracht mit seinem Taschentuch und der Pistole. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Hat, glaube ich, das Taschentuch draufgelegt. Er hat ja auch die Pistole hinein. Ja, genau, um keine Schmauchspuren. Ja, um die Funken zu vermeiden. Ja, okay, gut. Ja, haben das alles zusammen geklärt. Das ist auch immer gut zum Nachvollziehen. Und damit hast du, Philipp, schon die ersten Punkte ergattert. Plus 3. Ja, so schnell kann es gehen. Und das nächste Beispiel ist etwas anders. Und hier kommt 1.2. Pferd. Tausendfüßler. Hochspannungsleitung. Bogenschießen. Ah, okay, ja. Hallo, hallo? Ja. Hallo? Ja, okay. Das müsste doch eindeutig der Fall gewesen sein, wo Kanske und Yui das erste Mal aufgetreten sind mit dem Fall dort. Kannst du noch ein wenig näher dazu sagen? Ich weiß, dass Heiji und Conan mit dabei waren und dass am Ende der Täter überführt wurde. Nein. Was hat es denn mit dem Pferd, Tausendfüßler, Hochspannungsleitung, Bogenschießen denn mit diesem Fall zusammen? Was haben die damit zu tun? Es war noch irgendwie aus der japanischen Mythologie oder sowas kam die doch. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe eine Idee. Ja, okay, dann lass mal Olli weitermachen, ist egal. Okay, Olli? Ja, also ich meine, dass dieser diese Begriffe Pferd und Tausendfüßler, war das nicht irgendwie so eine Kriegsweisheit von Sun Tzu oder so? Standhaft wie ein Berg oder so? Oder bin ich da gerade falsch? Also standhaft wie ein Berg hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Gab es denn noch die anderen irgendwie so schnell wie der Wind? Ja, und was hat die Hochspannungsleitung Bogenschießen? Kannst du damit was verbinden in dem Fall? Mit der Hochspannungsleitung war, glaube ich, dass da irgendwer durch einen Stromschlag umgekommen ist an irgendeiner Bahnschiene. Mhm. Im Bogenschießen? Im Bogenschießen? Ich glaube, die eine, die dabei war, hat irgendwie Bogenschießen betrieben oder konnte mit einem Pfeil und Bogen umgehen. Mhm. Okay, also ich kann sagen, ihr beide habt eigentlich so im Prinzip den Fall wirklich erkannt. Also ihr wusstet schon so, das müsste der sein. Und Olli hat auch wichtige Sachen genannt. Hier zum Beispiel standhaft wie ein Berg und dieses mit dem Wind. Das sind diese ganzen geschwind wie der Wind, glaube ich, war das genau. Und da gab es noch Blitz. Das war dann diese Hochspannungsleitung. Und Fiel mir alles nicht mehr ein, ja. Genau, das war, glaube ich, diese Mythologie. Und der Täter hat sich das eben zunutze gemacht und eben diesen Serienmord begangen. Und die erste Leiche wurde ja von einer Windböe oder so ein Tornado erfasst, wurde die Person erfasst und ist dann aufgeschlagen und hat der Täter als Wind benutzt und dann kam er auf die Idee, das könnte ich doch bei den anderen doch auch machen. Und immer hatte dann ein Tausendfüßler neben der Leiche hinterlassen. Stimmt, genau, das war das. Ja, das war das. Das weiß man gar nicht mehr so genau, ja, okay. Genau, also diese Begriffe und ich würde sagen, Olli hat einen wichtigen Schlüsselbegriff genannt. Ja, finde ich auch. Wärt ihr damit einverstanden, dass er die volle Punktzahl kriegt? Weil ich weiß nicht, ich kann das schlecht aufteilen oder so. Das macht ja nicht so viel Sinn, oder? Ich bin damit einverstanden, ich gebe Olli die Punkte. Ich habe es nicht richtig. Nett von dir. Okay, aber dafür ziehen wir dann Philipp nichts ab, oder was meint ihr? Ja, das wäre Quatsch. Er hat ja die richtige Antwort gesagt am Anfang. Er hat ja das Richtige, genau. Also ist hier nichts falsch. Okay. Und, ihr habt sie erkannt, das ist schon mal gut. Habt ihr das auch erkannt, die anderen in der Runde? Nein, null. Ich habe noch nie davon gehört. Okay. Und ich glaube, das war nicht mal in Deutschland. So. Das ist doch Band 58 oder 57. Band 59. 59, ach komm. Genau. Ja, nachlesen, Kevin, nach dem Podcast. Ist übrigens einer der wenigen Serienmörder, die auch wirklich viele umgebracht haben. Ne? Also der hat locker, glaube ich, 5, 6 Stück waren das, getötet. Ja, eine ganze Familie oder genau, so. Genau, die, jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Namen, Moment. Das war eine Frau übrigens, die Serienmörderin, und die hat eben auch, das Pferd hat eben damit was zu tun, dass die auch reitet auch und Bogenschießen. Hat auch mit dem Polizisten zu tun, der früher mal, der Lehrmeister von Kanske war doch da auch mit dabei, oder wie war das? Irgendwie so, der wird ja da umgebracht. Es ist auch egal. Genau, auf jeden Fall, die Täterin war Tatsuya Torada. Und ja, genau, und die hat dann eben wegen dem Bogenschießen. Da war einer, der konnte gut Bogenschießen, hat jedes Mal beim Wettbewerb gewonnen und wollte dafür sorgen, dass er auch stirbt, wegen so einem ganzen Wettskandal und so weiter. Ja. Wie hieß denn der Fall nun eigentlich? Das war Fall Episode 516 im Anime und das war, Moment, also im Band 59, Fall 178. Wie der hieß, ja, also meine Fälle haben ja auch eigentlich keinen richtigen Namen. Genau, Fälle haben ja keinen richtigen Namen. Fängt jedenfalls mit 1000 Füßler an, so heißt die Einleitung, ja. Ja. Das ist. War das nicht auch der Fall gewesen, wo dann Kasuha aufgrund dieses Zitates irgendwie wieder eine unzähligen Versuche vorgenommen hat, Heiji ihre Liebe zu verschaffen? Genau, richtig. Das war aber bei jedem Heiji-Fall. Das ist einer der letzten Szenen, genau, richtig. Da will sie es versuchen. Ja, wo sie erst angefangen hat mit der feurigen Liebe und am Ende dann still wie der Wald oder so. So ging's. Genau. Richtig, ja. Genau, still wie der Wald, da war eben eine Leiche, eine Frau eben erhängt, am Baum hing die dann. Ja. Das war dann in dem Fall der Mord. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit 1.3. Die Begriffe lauten: Leibwächter, Armbrust, Brunnen, Duty zu, Testament. Affinity. Ja, bitte. Ich meine, das ist der Manga, also der Episode, Nummer weiß ich jetzt nicht, mit dem Titel Der Onkel aus Brasilien. Ah, Bingo! Ja. Völlig richtig, der Episodentitel war so, ja. Stimmt, ja. Ja, genau. Möchtest du noch etwas näher? Was war der vierte Begriff oder so? Das hatte ich irgendwie gar nicht verstanden. Was war das? Der vierte Begriff, Jiu-Jitsu, also Kampfkunst. Kampfkunst, Jiu-Jitsu, ja. Also nicht Jujutsu, sondern dieses I noch dazwischen, ne? Jiu-Jitsu. Ja. Und möchtest du das noch etwas sagen? Zum Beispiel, was hat Leibwächter, Armbrust, Brunnen und diese Begriffe Testament damit zu tun? Weißt du das noch? Ja, kann ich gerne. Also es geht im Prinzip darum, dass halt der Leibwächter, das ist halt der Leibwächter von dem Onkel Yoshifusa, das ist so ein Onkel von einer Bekannten von Yukiko, und der hat sich eben Leibwächter in Europa oder in irgendeinem anderen Land besorgt, und der hatte jetzt irgendwie ein Testament verfasst und hat wohl Angst, dass ihn seine Familie oder irgendwer umbringen will, und deswegen hat er eben diesen Leibwächter eingestellt und... Aus Brasilien. Der Onkel. Genau. Und der Onkel kann eben auch Jiu-Jitsu als die Kampfkunst, und die Armbrust ist halt eine Tatwaffe. Genau. Also nicht direkt Tatwaffe, aber wird halt in der Episode benutzt, um eine falsche Fährte zu legen, und in dem Brunnen, da landet dann später die Stiefmutter, die wird dann da gefunden. Genau, die eigentlich ja den Onkel umbringen wollte, aber dieser hat mit diesem, mit seiner Kampfkunst als Leibwächter auch die Messerattacke umgedreht, also Selbstverteidigung. Und die Szene ist ja auch gerade im Manga recht brutal, als die Leiche dann eben vom Brunnen hochgeholt wird, ne, hochgezogen wird aus dem Brunnen. Und ja, soweit ist das dann alles vollkommen richtig. Und der Sohn hieß ja, den der Leibwächter beschützt, dieser Onkel Yoshifutsu, ja. Carlos hieß der ja dann auch. Ist er. Genau, Carlos. Der ist ja einerseits Sohn einer Brasilianerin und eben dieses Japaners, der sich dort niedergelassen hat. Und in dem Fall kommt ja, hast du ja schon gesagt, Yukiko Kudo und auch Yusaku Kudo, ja, vor. Ja, genau. Da, wo die gerade einen kleinen Ehestreit haben. An die anderen, habt ihr es erraten oder erst jetzt, als Olli die richtigen Begriffe nannte, oder? Ja, im Nachhinein ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, aber... Ja, ich verstehe. Ja, mir auch. Ich hatte nur irgendwie komischerweise bei Brunnen und Armbrust erst am Mord von dem Mechanismentempel irgendwie gedacht, dadurch war ich dann grundsätzlich verwirrt. Oh, ja, okay. Du bist eben eine viel beschäftigte Person. Ich war ganz woanders unterwegs, okay. Irgendwie aktueller, aber... Ja. Ja, das ist also Fall 38 aus Band 14 sogar, also relativ früh, kann man sagen. 14? Ja, genau. Band ja, sieht man ja auch daran, dass es im Anime in Deutschland umgesetzt wurde. Ja, genau. Dabei hast du gut gemacht, dass du diesen Begriff ganz einfach verwendet hast, der Onkel aus Brasilien, aus dem Anime, genau. Damit kann man das gut identifizieren, was ja eigentlich im Manga selber nicht so erwähnt wird. Okay, und damit bekommt Olli nochmal +3 Punkte. Yay. Okay, Noch ist alles offen. Hier kommt nämlich Frage Nummer 4. Beispiel Nummer 4. Dürfte schon bekannt sein. Okay. Flügel, Bürgermeister, Drogen, Noten. Shinichi. Ja. Das ist der Fall mit auf der Mondscheininsel. Perfekt. Richtig. Mord bei Mondschein, Teil 1 bis 3. Das war, glaube ich, auch das erste Special in Japan. Ja. Das ist vollkommen ist richtig. Zu finden in Band 5 oder das ist ganz früh, ja, ganz früh. Ja, ganz früh ist mir es auch. Ganz früh. Genau. Und was hat Flügel, Bürgermeister, Drogen, Noten, Feuer, Arzt damit zu tun? Ach, der Arzt. Ja, also erstmal zum Flügel, das ist halt, es geht halt in dem Fall um einen verstorbenen Pianisten, Keiji Asan, der hat immer auf einem Flügel gespielt, die Mondscheinsonate. Mhm. Und dann gab es aber auch halt einen, da ist dann ein Bürgermeister, Wahlkampfgrad auf der Insel und der frühere Bürgermeister oder so hat dann eben mit ein paar Freunden halt auch so kriminelle Drogengeschäfte gemacht, die sie immer im Flügel versteckt haben. Und dann ist halt da auch noch eine Ärztin, die Narumi Asai, die sich später als Sohn von diesem Pianisten herausstellt. Und am Ende begeht sie halt Selbstmord und zündet ihr eigenes Haus an, weil sie eben die Leute, die ihren Vater damals umgebracht haben, ebenfalls umgebracht hat. Ja, allerdings stellt sich dann auch heraus, dass dieser Seiji Aso eigentlich der Sohn ist von dem Pianisten. Er ist sogar keine Frau. Das habe ich auch... Ja, aber er gibt sich als Frau aus. Ja, genau, habe ich dann irgendwie gerade vielleicht nicht aufgepasst. Ja, genau, richtig. Also doppelte Identität und er sagt ja auch selber, er hat schon immer ein weibliches Erscheinungsbild gehabt oder so, ne? Und das konnte dann, ja, also gut gelöst, völlig richtig. Auch hier im der Unterschied gibt es, der Manga heißt es ja Mondschatteninsel und im Anime ist ja die Mondscheininsel, ne? Hm. Und hattet ihr es gewusst? Kamt ihr da auch auf die Begriffe so in Bezug auf diesen Fall, oder? Ja, jetzt auch gerade eben, als Olli das schon erwähnt hatte, ja. Also ihr kennt den auch alle, ne? Soweit eigentlich. Ja, ist ja relativ bekannt auch, so Mondscheininsel, ne? Ganz früh. Und eigentlich auch ziemlich, ja, auch ein trauriger Fall letztendlich, ne? Richtig. Ja. Und auf den tut ja auch Shinichi, glaube ich, später irgendwann nochmal zurückblicken, oder? Von wem er sich schon mal, das war irgendwie, weil er niemanden in den Selbstmord treiben will oder so. Ja. Das bespricht er mit Heiji, glaube ich. Und dabei blickt er... Der Wasserkocherfall. Zurück auf auf die Frau und den Mann, wo halt stirbt in dem Haus, das verbrennt und der Mann noch am Klavier spielt und bumm, tot. Hm. Ja, genau, das stimmt. Ja, also... Damit, Punkt. Also es hat anscheinend auch keiner bisher falsch getippt. Jeder hat soweit noch gezögert und hat erstmal abgewartet, kam nicht direkt dahinter, aber Olli hat's diesmal wieder richtig gesagt. Und muss aber ein bisschen auf Risiko spielen jetzt hier. Ja, ein bisschen auf Risiko. Ich meine, ihr verliert hier nur einen Punkt in dieser Runde, nachher sind's zwei. Und ich habe hier nur null. Aber dafür gewinnt ihr natürlich auch gleich mehr. Okay, Olli bekommt weiter. Wieder 3 Punkte. Und er geht damit mit 9 Punkten in Führung. Philipp mit 3 Punkten Nummer 2. Der Rest 0. Aber noch könnt ihr es aufbessern, denn hier kommt 1.5. Ein Fall, ja, den man eventuell kennen könnte. Die Begriffe lauten Gunma, Berg, RX7. Ja, immer. Ah, hier, okay, nee. Ja. Okay, das war jetzt, ich habe ja hier gehört, dann okay und dann habe ich was von Marcel gehört. Aber ich glaube, was war mit? Ich weiß es selbst. Philipp hat zuerst O oder so gesagt, glaube ich. Ja, O, genau. Okay, dann Philipp bitte. Das ist doch der Fall mit der Berghexe, wo Sato unterwegs ist. Das müsste Band, ich weiß gar nicht, irgendwo in den 60er müsste es gewesen sein, wo Yamamura auch dort unterwegs ist. Und die Oma, mit der die Mutter von Oma, genau. Wo sie eben herausfinden wollen, wer dieses Quietschen mit den quietschenden Reifen, wo Sato dort immer unterwegs ist. Ja, ich sehe schon, hier herrscht schon allgemein Zustimmung. Ja, es ist Band 63. Ja. Band 63, okay. Genau. Und ist eben in Gunmar, ne? Auf so einer bergigen Region. Es ist Nebel. Das hätte dann noch nach. Genau. Und sie fährt eben Sato mit RX-7. Und ja, und dieser Schrei, den sie dann ausstößt. RX-7, wie heißt denn die Marke? Ach ja, das ist. Nein, aus Produktplacement machen wir nicht. Oh, Entschuldigung. Und ja. Und ja, die stößt eben diesen Schrei aus und deswegen die Berghexe. Am Ende hätte ich vielleicht noch Sato gesagt. Und vielleicht hätte es dann geklingelt. Ja. Jedenfalls. Ja, wahrscheinlich, ich genau. Jetzt bin ich zweimal kurz vor Marcel dran gekommen. Naja, ja, ich war auch erst bei Gunma und Berg und Yamamura, da gibt's ja tausende Fälle. Aber jetzt sind dieses Auto genannt, wurde, ja, dann war's klar. Das stimmt, ja. Ich war auch jetzt woanders, ja. Aber ich habe sogar, glaube ich, ein bisschen RX-7 mehr betont, kann das sein? Ja, ich dachte zuerst nämlich an den Fall, wo Iske sein Debüt hat, da mit dem Schneebergen, da wo. Oh ja. Das Auto das, da. Ich dachte erst an den Fall, wo sie zur Hütte von Itakura unterwegs sind. Da war ich erst, aber. Ja, ja, das stimmt. Das sind genau die Fälle, an die man denken könnte, ne? Richtig. Ja. Da gibt's so viele, ja. Also ich habe nicht dran gedacht. Okay. Ja, und Philipp bekommt dafür auch, denke ich mal, 3 Punkte, ne? Richtig. Und damit steht für Olli 9. Oh, ich hab immer noch 0. Für Philipp 6. Ich auch. Jetzt zu dritt im Club. Genau, ihr seid ja nicht alleine. Es könnte noch alles gut aufholen, denn in den nächsten Runden bekommt man mehr Punkte. Wir fließen uns zusammen. Jetzt sind wir Runde 2, ne? Ja, ich würde sagen, die Vorspeise war besonders für Olli und Philipp ganz vorzüglich. Ihr habt die ersten 5 Fälle soweit gut gepunktet. Die anderen haben aber dann auch im Nachhinein doch, kannten eigentlich alle die Fälle, ne? Und ja, viele waren dann doch eher etwas früher angesetzt, also aus früherer Zeit. Und dann würde ich sagen, also Spielstand habe ich jetzt genannt. Und wollen wir mal zur Hauptspeise übergehen, ne? Dazu haben wir, wie Marcel schon zu Beginn der Aufnahme mal angekündigt hat, serviert uns Azusa Enomoto nun als Hauptspeise klassische Spaghetti Bolognese mit dieser Mamma Mia Bolognese Soße. Ah, lecker. Also, Mamma Mia. Ja. Sollten wir Agas noch einladen? Das stimmt, immer ja. Immer noch Hunger. Der kommt dann wahrscheinlich noch oder ist vielleicht auch gleich da, ich sehe ihn jetzt nicht. Er ist auch da. Ja, genau. Ja. Ja, und okay. Zweite Runde ist eben Zitate raten. Also ich werde jetzt Zitate aufsagen. Die sind eher kürzer, also nicht zu lang. Und das sind nicht unbedingt eindeutige Zitate, also da muss man ein bisschen Schritt weiter denken, wer könnte das denn wo, wann gesagt haben und dann könnt ihr vielleicht auf die Identität ankommen. Ne? Und für diese Runde bekommt man bei einer richtigen Antwort 4 Punkte, bei einer falschen minus 2. Ansonsten verbleibt ihr weiter 0. Und wehe, einer ist am Ende noch mit 0 Punkten da. Sonst passe ich für euch. Genau, dann macht das Hilfe. Was war mein Passer nochmal? Hi. Ach so. Ja. Deswegen kommt nichts, wir haben unsere Passer vergessen. Ja, genau. Genau, ich sag's nochmal, Heiji, Yaiba und Ai, ne? Okay, also es sind einige interessante Sachen dabei, kann ich schon mal sagen, die ihr vielleicht nicht unbedingt sofort wisst, aber die, die eben trotzdem interessant sind, mal gucken, was ihr dabei denkt. Wenn sich niemand meldet, nachdem ich es aufgesagt habe, habt ihr noch ungefähr einen Spielraum von einigen Sekunden, so maximal 10 Sekunden, ja? Okay. Und wenn keiner die Antwort weiß? Wenn keiner die Antwort weiß, greife ich eventuell zu einer Alternative, das entscheide ich dann. Okay. Dann kommt hier Zitat Nummer 1. Tu mal was gegen deinen hohen Blutdruck, Wodka. Ich wiederhole einfach nochmal. Tu mal was gegen deinen hohen Blutdruck, Wodka. Ach komm, Okia. Okay. Also nicht Okia, sondern. Ja, ja. Das war mein Kumpel. Ach so. Es ist sehr, sehr vorbildlich, Philipp, bitte. Versuch dein Glück. Vielleicht nicht direkt den Namen sagen, vielleicht kannst du erstmal erzählen, was du so vermutest. Oder wollen wir das nicht machen? Ich bin mir selber gar nicht mal so ganz sicher, aber da es gibt, glaube ich, wenige Personen, die so etwas zu Wodka sagen würden. Und die einzige Person, die mir da in den Sinn kommt, und da zocke ich jetzt einfach mal, das müsste doch wahrscheinlich Gin gewesen sein. Mhm, und wann denkst du, hat er das gesagt? Auf. Hm? Wann denkst du denn, hätte er sowas gesagt? Etwas früher in der Handlung. Als Wodka ein bisschen aufgedreht war, als er gerade damit bei Sherry rumgeschossen hat, ich weiß es nicht, oder beim. Wodka hat ja nur zwei Momente. Einmal da beim. Nee, entweder ganz am Anfang bei Sherry oder bei dem Itagura-Fall. Also, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Jin das zu Wodka gesagt. Okay, du sagst Jin. Ich sag, ja. Das ist falsch. Oh, schade. Ah, hey Jin. Ja. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber wenn es nicht Gin gewesen ist, dann glaube ich, müsste es Tequila gewesen sein, Samus. Ah, ja, ja. Warum soll es Tequila sein? Ja, das kann gut hinkommen, ja. Ich glaube, die waren in einem Gespräch gewesen, wo sich halt auch Wodka halt dermaßen aufgeregt hat über die Situation oder über Gin, über Tequila. Dann hatte Tequila diesen Satz angebracht mit, achte mal auf deinen Blutdruck. Okay. Ja, und ich sage, das ist richtig, denn Tequila ist die richtige Lösung. Ah, ja. Ja, yeah, meine ersten Punkte. Genau, damit. Ich habe noch keine. Ja. War das auch in dem Fall, wo er mit am Telefon da? Es gab nur einen Fall. Es war ein Telefon. Genau, es war ein Telefongespräch zwischen Tequila und Wodka, genau. Und hat einen Bombenkoffer mit sich rumgetragen, glaube ich, ne? Ja, der hat den Mantendo-Bombenkoffer. Alles klar. Dann obwohl er eigentlich ganz andere Sachen haben wollte. nämlich die Liste aller weltbekannten Programmierer wollte er von dem Mantendo-Typen haben. Ja. Letztlich hat er aber aus Versehen den falschen Koffer bekommen und ist daran verunglückt. Und daraufhin wurde auch die Cocktailbar, in der sich Tequila und der Mantendo-Typ getroffen haben, in die Luft gesprengt, weil damit alle Beweise vernichtet werden. Passiert uns das jetzt hier nicht auch? Hoffentlich passiert uns das hier im Café nicht auch? Na, ganz gewiss nicht. Hier ist die Organisation ja schon längst drin. Ja, genau, und damit bekommt auch Ishik 3 Punkte. 4 Punkte sogar, Entschuldigung. Es sind ja Zitate raten, jetzt bekommst du 4 Punkte. Sind wir ja gleich auf, ne? Yeah. Da gibt's ja gar nicht. Ja. Ja, also Philipp, genau, hast aber gut geraten natürlich, klar. Aber bekommst dann einen kleinen Abzug, -2 Punkte. Und ihr seid tatsächlich gleich auf, 4-4. Und Marcel und Kevin 0-0. Also ihr wisst, was zu tun ist, gleich. Ja, und Olli führt weiter mit 9 Punkten. Ne? Okay. Ja, dann mal weiter, damit ich wieder aufholen kann. Genau. Beispiel 2-2. Und das könnte man vielleicht auch erraten. So. Jetzt weiß ich, wie sich die Fische fühlen. Nein, ei. Verdammt, so schnell. Ja, ja, oder? Welche Fische denn? Ja, also. Ah, Mann. Das Zitat, denke ich mal, das stammt von Ei. Ei Halberer. Warum sollte sie sowas sagen? Welcher Fall war denn das? Ich weiß nicht, ob. Ich glaube nicht, dass es im Meereshornfeld war. Auf jeden Fall waren die Detective Boys da am Angeln. Nee, oder sie waren am Ende auf irgendeinem Schiff. Was? Aber nicht mit Meereshornfelsen, davon wüsste genau, ich. Genau, weil Philipp würde das ja wissen, wegen Subaru Okia. das war da nicht, nee. Aber auf jeden Fall waren sie am Ende auf irgendeinem Schiff und da hat Ei sich halt umgedreht, die Detective Boys angesehen und eben diesen Satz gesagt oder gedacht. Ja, also Ei ist vollkommen richtig. Nur mal so. Ach, und verdammt. Es war tatsächlich ein Fall vor den Meereshornfelsen, als sie eben diese Fischer, Anglertruppe, meine ich, kennengelernt haben. Und die waren dann eben auch angeln und da hat jemand versucht, jemand anderen umzubringen. Dieser konnte allerdings gerettet werden. Ist das Ist das nicht die Tragödie auf dem Pier gewesen? Das war Band 45 und entsprechend. Zwei Experten hier, ja. Genau, also Band 45 und der Fall war, also das war eben dieser erste Anglerfall, Tatort auf hoher See, Gift als Köder, Verhedderung des Schicksals, so hießen die Kapitel, Fall 133 war das. Genau. Ah, okay. Und ja, und dieser Herr, dieses Opfer, was überlebt hat, der Fischer, der wird dann, taucht dann später bei den Meereshornfelsen wieder auf. Stimmt das, Philipp? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wo du jetzt gerade bist, aber. Okay. Oder zumindest haben die sich vielleicht in dem Fall erinnert, genau. Irgendwie die so. 40er und 50er sind nicht meine Gebiete, da bin ich raus. Aber immerhin, Kevin hat es auch sofort gewusst, war sehr, sehr knapp. Einmal. Ja, war sehr, sehr knapp, ne? Ich war, bin auch in die Richtung gegangen, aber ich wusste es nicht genau. Ich war auch irgendwo anders. Ja, man hätte auch raten können, ne? Ja, Marcel, wusstet ihr das? Nee. Ganz und gar okay, nicht. Okay, ja, kennt ihr den Fall noch so ein bisschen mit den Fischern und Anglern da, dass da jemand versucht wird zu vergiften? Also, ja. Ja, ich glaube also schon. Muss ich zugeben, die 40er-Bände sind meine Schwäche, so 40, also so 43 ja. bis. Ja, er hat doch die Angelschnur so zurückgezogen. Ja. Damit sich der Haken an den Finger da rein und so, ne? Ja, ja, genau. Okay, ja, gut. Ja, muss ich nachlesen. Wie kommt denn das mit den 40ern? Das würde mich mal interessieren. Gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo er sagt, nee, das sind jetzt nicht so die Fälle, die... Da ist einfach nichts Spannendes passiert, einfach die ganze Zeit nicht. Also ja, von 43 bis 48, 49 vielleicht nochmal, aber danach ist auch wieder nichts, bis 56 oder so. Wobei es zum Beispiel um 46 um Anokata speziell ging, das war doch auch interessant, oder nicht? Ja, einzelne Fälle, aber nicht alles so, also keine Ahnung. Ich fand diesen Serienabschnitt da mit dem Musik, also mit Nanatsu no Ko, nicht so spannend. Also von der Organisationshandlung her. Ja, und damit bekommt Olli 4 Punkte aufs Konto. Und das macht dann 13 Punkte, ja genau. Niemand bekommt was abgezogen. Und ja, ich denke, das ist auch ein Ansporn, beim nächsten Mal vielleicht einen Tick schneller zu sein. Na. Genau, und ja, dann schauen wir doch mal, was Beispiel Nummer 3 ist bei den Zitaten. Ja, aber wegen dir, Qualle, ist mir der Hörer aus dem Kopf gerutscht. Was? Jaiba. Kannst du es mal wiederholen? Jaiba, ja, Jaiba, bitte. Ich sag jetzt er einfach hat schon gerufen. Kuguru, weil... Soll ich wiederholen, Marcel, oder? Nö, ich würde jetzt einfach Kuguru raten. Okay, warum sollte Kuguru sowas sagen? Ja, aber wegen dir, Qualle, ist mir der Hörer aus dem Kopf gerutscht. Qualle? Klingt, keine Ahnung, es klingt so nach ihm. Ja, also, ja. Ich kann jetzt überhaupt nicht zuordnen, wo es war, aber... Okay. Es klingt so nach Kuguros Sprechstil im Anime oder so, ich meine. Wenn ich jetzt sagen würde, es ist die Szene, wo er ein Fußball gegen die Glasscheibe der Detektei Mori geschmettert wird, könnte es dann weiterhelfen und gegenüber zwielichtige Gestalten stehen. Ja, ich weiß. Ja. Ja, und dann öffnet Kuguro die Tür, das Fenster, ne? Genau. Und ruft. Und dann ging es eben darum, was Con eigentlich wollte, ne? Und okay. Der Pferderennhörer, Kopfhörer, ne? Ja. Vom Radio. Ja, ja. Ja, gut geraten. Oder gewusst. Nee, gut geraten war es nicht. Also nicht gewusst, wo, aber. Der richtige Riecher hattest du für Kuguro, wie er sich benimmt. Jetzt wisst ihr, dass Conan auch manchmal Qualle genannt wird, ne? Ja. Aber hat er wirklich auf den Kopf gesagt, oder habe ich das falsch verstanden? Er hat gesagt, aber ja, aber wegen dir, Qualle, ist mir der Hörer aus dem Kopf gerutscht. Ach, das war kein Hörer in dem Sinne, sondern so ein Ohrstecker. Ja, so ein Ohrstecker. Also ich hätte jetzt auch eher gesagt, aus dem Ohr statt aus dem Kopf gerutscht. Also aus dem Kopf klingt, naja... Ja, unser lieber Schanel, der macht wieder entweder Mann. Entweder Schanel oder ich hoffe, ich war nicht schuld. Nein. Ich hoffe, genau. Ich kann nochmal vorsichtshalber nachgucken, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier was parat habe. Naja. Nein, ist okay, dann machen wir weiter. Ist okay, wir wissen es ja jetzt. Genau, du auch nicht aufholen. Genau. Band 49 war das dann eben mit dem Kampf gegen die Organisation, war das dann auch, mit dem Beschuss, als Mori ins Visier der Organisation geriet. Okay, damit bekommt auch Marcel jetzt 4 Punkte und lag damit goldrichtig mit Kogoro Mori und hat jetzt auch insgesamt 4 Punkte. Und damit kommen wir weiter zu 2.4, das vierte Beispiel. Und ja, dann bitte. Mein Leben ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wer könnte das sein? Ich wiederhole, mein Leben ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Kommt mir sehr bekannt vor, aber... Ich könnte wieder raten, aber dann... Ich könnte auch raten, aber... Ich könnte auch raten. Minuspunkte, ne? Das wäre ja unabhängig. Was soll ich denn sagen? Naja, okay. Ich weiß nicht, ich kann dir überlegen, ob es einen Tipp gibt oder ich weiß nicht, wie ihr wollt. Also. Ja, Olli muss mal raten hier, komm. Ich kann gerne raten, ja, aber ich warte auch vorher gerne noch den Tipp. Ich habe auch eine Tendenz, aber. Ja, nur die Frage ist, welchen Tipp könnte ich überhaupt geben, ne? Mir würde jetzt spontan nicht so viel einfallen, sonst schreit ihr gleich hier alle rum. Ja, ich denke auch, dann lassen wir es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich kann so sagen, es ist kein relativ neues Ereignis. Also es stammte ein bisschen... Ja, das ist mir auch klar. Also es ist nichts aus den etwas neueren Bänden, ne? Es ist schon... Da hätte ich es auch gewusst. Ich kann auch sagen, es ist auch kein Fallcharakter. Also es ist nicht jemand, der nur einmal aufgetreten ist, klar, ne? Das ist wahrscheinlich ein Hauptcharakter. Ja, sonst nimm das raus. Oder Olli, willst du was raten? Ansonsten könnte ich auch noch was anderes, ja. Nö, wieso? Das wäre einfach nur ein Gerater. Also absolut überhaupt keine Ahnung. Es können mehrere Personen gewesen sein, deswegen. Also, okay. Eher nicht. Okay. Also, niemand, keine Idee. Ich kann es ja nochmal wiederholen. Ja. Mein Leben ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Okay. Nee. Ansonsten würde ich hier an der Stelle auch aus der Reserve greifen und ein anderes Zitat wählen. Ja, das mach einfach die nächste Runde, dann haben wir 0 Punkte, oder? Oder willst du noch eine Ersatzfrage machen oder wie? Ja, es könnte noch eine Frage kommen, wo er vielleicht noch ein bisschen Punkte holen könnte, deswegen, ne? Ja, gibt es also, noch die Auflösung? Ja. Ja, wollen wir die Auflösung jetzt direkt machen, ja, ne? Ja, machen wir. Okay. Es kommt aus, ja, mein Leben ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Erstmal will ich hören, was ihr denkt. Ich denke, verdammt. Ich hätte jetzt an Conan bzw. Shinichi gedacht. Warum? Weil vielleicht, dass wenn er Olli das sagt, ist es richtig. dass er das irgendwie zu irgendeinem, was weiß ich, vielleicht AG oder so sagt, wenn der ihn irgendwie fragt, wer er eigentlich ist, oder wenn irgendwer Conan fragt, wer er ist oder so, dass er eben aufgrund dem, was er bisher erlebt hat, dass er geschrumpft wurde, nicht mit Rand zusammen sein kann und dass das alles so unglücklich aufeinander folgt wie so eine Kette oder so. Und was war's, Demenz? Das wäre auch eine Überlegung wert. Möchte Marcel noch was sagen, oder? Ja, ich war auch nur auf dem Ei-Trip. Okay. Also alle hätten einen Minuspunkt bekommen. Oh. Es war beides falsch, also weder Shinichi noch Ai. Bin ich ja froh. Es ist die Person. Bestimmt Sharon Vineyard. Richtig. Ah. Oh. Jetzt geht uns ein Kronleuchter auf. Ja. Oder fällt runter, ja. Ich meine, ich hätte ja schlecht, mir hat noch nie jemand ein Engel-Lächeln-Geschenk genommen. Das geht ja schlecht. Deswegen habe ich auch dieses Zitat genommen. Mein Leben ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wegen dieser Tragödie, Oscar-Preisträgerin, Tod ihres Ehemannes und so weiter. Oh. Ja, das kann eben doch sehr bekannt vor, aber... Genau. Ja. War ein gewisser Rätselfaktor, Spannfaktor mit dabei. Das war gut. Ja. Dann hast du jetzt noch was Ersatzmäßiges. Ja, jetzt kommt noch ein Ersatzbeispiel. Und, dazu nehme ich mal, ich muss kurz gucken. Es ist etwas Einfaches. Also ihr könnt sehr schnell darauf kommen. Also ihr müsst jetzt einfach nur schnell sagen. 2.4 Reserve. Frage. Und wenn du mich extra herbestellt hast, dann planst du also ein Wiedersehen mit deiner Geliebten. Das sollen wir schnell lösen können. Aha. Ich wiederhole einfach mal, ja? Ich hab eine Idee, aber nee. Wenn du mich extra herbestellt hast, dann planst du also ein Wiedersehen mit deiner Geliebten. Ja, ich nehme einfach mal den Shinichi. Ja, bitte. Ich tippe einfach mal auf Wermut, dass Wermut das zu Jin gesagt hat. Nein, oder? Warum sollte sie das gesagt haben? Weil Wermut in den USA lebt oder da und Jin ist in Japan und es könnte dann eben, dass er Jin sie quasi herbestellt hat und dass sie das dann eben sagt und dieses planst du ein Wiedersehen mit deiner Geliebten, dass sie damit auf die geliebte Sherry von Jin anspielt. Ja, das klingt ja relativ plausibel, aber es ist nicht die richtige Lösung. Ah ja, ja, das dachte ich mir auch. Ich habe nämlich eine andere Idee, aber die ist mir zu gewagt. Okay, also das war schon mal eine gute Überlegung. Vielleicht kann ja jetzt Marcel davon auch profitieren. Mal gucken, was hast du zu sagen? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es richtig ist, aber vielleicht war es die Stelle, wo James Black das im Auto zu Freetree AK sagte, über Akemimir. Nein. Aha, also du denkst, diese Geliebte sei nicht Sherry, sondern Akemimir nur vielleicht, ne? Okay, diese Szene. Und ich würde sagen, das ist goldrichtig. Ja, ah, okay, ja gut. Das hat James Black zu Shuichi Akai gesagt, als James Black dann auch in Japan angekommen war und Akai ihn nach dieser Entführung mit dem Chevrolet abholt. Ah, ja, genau, okay, das war das okay. Mit dem, der erste da eigentlich, hätte ich wissen müssen, ja. Da, genau, deswegen dachte ich mir. Ich war wieder woanders, aber das... Ich war ja bei Pisco und bei Jin, aber das hatten wir ja schon, von daher ja, schien es ein bisschen ja zu gedoppelt. Da hat ja, da hat er ja seinen harten Blick an der Ampel, der Akai, ne? Ja, der immer ein Führer war. Oder ein Müdigkeitsblick mit dem, weil er zu wenig schläft, ne? Genau. Ja, und das bringt dir dann auch 4 Punkte. Ja. Damit hast du jetzt 8 Punkte, also du hast in dieser Runde 2x4 Punkte gesammelt. Und James Black ist richtig. Du hast wahrscheinlich darauf gewartet, dass Clemens mal etwas mit James Black macht. Ich hatte so den Verdacht gegeben dabei, also, ja, dass da was kommt. Genau, okay. Gut, also dann kommen wir mal. Komm was mal mit Oki, ja, bitte, ja. Nein, schon gut. Ich kann nichts versprechen. Also 2.5, etwas anders, dieses Zitat. Jetzt ist die Zeit, Japan einzuwaschen. Ah, hier Shinichi. Oh, halt mal. Ei, ne? Also. Ich würde mal sagen, Kevin war etwas früher, kann das sein? Nein. Ja, das ist sogar so. Mein neuer Ausruf ist ab jetzt O. Genau, er hat nämlich noch dieses kleine O vorgesagt. Vielleicht wolltest du von O von Okia oder O. Ja. Ich gebe dir Vortritt, Kevin, bitte. Ich glaube, das war in dem tollen Film, kann das sein? Ja, da war ich auch. In dem Sherlock Holmes und... Jetzt aber die Frage, wer es gesagt hat. Und London, nee, das war die Arche Noah, die das gesagt hat. Aha, nee. Also das ist, welcher Film war das? Ja, der mit... mit Film 6? Mit Sherlock Film 6. Holmes. Film 6, okay. Ich weiß die Filmnummer nicht. Also Arche Noah soll das gesagt haben, diese... Ja, das Phantom Computer, der Baker, ne? Street war das. Genau, ja. Wo sie da rumgelaufen sind mit den Kindern. In London, ja, genau. Wo die ganzen... Weil die Kinder von Firmenchefs wären auch immer Firmenchefs und deswegen wollte die Arche Noah Japan reinwaschen. Okay, ich sag mal so, vielleicht war das noch nicht ganz klar, aber die Zitate sind nur dem Hauptkanon entnommen worden. Also nur dem Manga. Nicht also ich habe eine andere Idee. Film. Ach so. Ich würde dir, Kevin, ganz schnell noch eine Möglichkeit geben, was zu sagen, wenn du noch was zu sagen willst. Ansonsten gibt's einen Minuspunkt. Nee. Ich sag nichts mehr. Okay. Darf ich dann? Ja, bitte. Das stammt aus einem Fall mit Kaito Kid. Ja. Wo Kaito Kid angekündigt hat, was zurückzubringen. Ja. Reinwaschen, genau. Das mit dem, war das, glaube ich, ja, oder so nicht. Verdammt. Es geht aber immer noch darum, wer es gesagt hat. Ja, Kaito Kid hat das gesagt. War das nicht von Ryoma oder so, das Zitat? War das in der Fall? Ja, also es kann auch, also ich sage, es hat Kaito Kid gesagt, kommt jetzt auf an, wie man es aus. Wenn es Ryoma auch gesagt hat, dann kann es natürlich sein, dass Kid Ryoma zitiert hat. Also ich weiß nicht, wie ich es gelten lassen soll, dass Zitat... Da kann ich auch sagen, Clemens hat gesagt. Richtig. Also, da Marcel ja schon was gesagt hat, ich habe es als von Ryoma Sakamoto gekennzeichnet, also das ist ein Zitat. Der Fall wird eröffnet mit dem Zitat, als Sonoko das zu Ran sagt und sie fragt, wer hat das gesagt? Mhm. Okay, also hat es nicht gesagt. Ja, und der Conan wusste es natürlich sofort. Genau, und Conan wusste es natürlich sofort und hat das erklärt, dass es Ryoma Sakamoto ist. Und ja, in dem Fall habe ich nicht mehr in Erinnerung, ob das jetzt auch Kaito Kid nochmal wiederholt hat. Das kann natürlich sein. Bei seinem Diebstahl oder so wahrscheinlich, ne? Aber auf in so einer dem Karte Fall, könnte das gestanden haben. Ich weiß nicht, also darauf war ich jetzt tatsächlich nicht so vorbereitet auf diese Möglichkeit. ich zögere da, die volle Punktzahl zu geben. Wie seht ihr das? Ich weiß es selbst ehrlich gesagt nicht. Also. Ich hätte noch ein Reservebeispiel, aber... Die Reserve von der Reserve? Ja, ich habe noch eine Sache. Der Fall ist richtig geraten. Wollt ihr eine Reserve, ja oder nein? Ja, nehmen wir doch die Reserve. Sonst können wir auch die Punkte aufteilen, was ich weiß. Ja, ansonsten machen wir irgendwie sowas. Okay, ich lese aber trotzdem nochmal eine Frage vor. Das werdet ihr wahrscheinlich auch noch irgendwie hinkriegen. Hier kommt noch ein Reservebeispiel. Nun ja, aber Befehl ist Befehl. Nimm's nicht persönlich. Ah, hey G. Ja, was ist das? War das... Ja, bitte. War das... Ich nicht, weiß es auch. Ich auch. War das nicht die Begegnung von Akai und Kyrr gewesen? Ja. Nochmal was? Ja. Das war die Begegnung von Kyrr und Akai, wo Kyrr aus der Organisation austreten wollte, als Vorwand. Ja. Damit Akai zum Bergpass kommt und Kyrr ihn dann anschließend erschießen kann auf Befehl von Jin, um ihm halt einen Vertrauenstest. Wer hat gesagt? Wer hat das Zitat gesagt? Genau, wer hat das gesagt? Das hat Kyrr gesagt. Ah. Okay. Bevor sie die Pistole abgedrückt hat an seinem Kopf. Okay. Also es ist so, ich kann sagen, dass es leider nicht richtig ist, aber... Was? Ist eine Idee, Shinichi. Wenn nicht. Ein Augenblick. Ja, aber es eben sehr ähnlich klingen könnte. Deswegen bist du wahrscheinlich darauf gekommen, Kevin, ne? Ja, bitte, Olli? Ich würde dann nochmal darauf schließen, dass das auch aus dem Pisco-Fall kommt, wo Shiho bzw. Ei gerade aus dem, halt durch den Schornstein gefallen ist, wieder im Weinkeller liegt und dann Pisco halt sie am Kamin halt an dem Ausgang, sie liegt da, Pisco kommt auf sie zu und sagt halt, dass er ihre Eltern kennt und so weiter und so fort und dann, dass er sie jetzt halt erschießen soll und dann eben, also, sie soll Miho. Es nicht persönlich nehmen. Ja, das klingt richtig, würde ich sagen. Ja, also das ist auch richtig und... Gibt's ja gar nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, was eigentlich Kyrr sagt und sie sagt, bitte sei mir nicht böse. Und das sind Gedanken, nachdem er schon erschossen wurde. Ja. Also ich sehe, ich habe jetzt nichts entdeckt, aber wahrscheinlich ist es aus dem Anime eher sehr ähnlich. Das kann sehr gut sein, ja. Ich erinnere mich nämlich auch an die Szene, dass irgendwas gesagt hat, nimm es nicht persönlich, Sherry. Genau, das sagt auch im Anime dieser Pisco auch, so genau so ähnlich wie Manga, ja. Mit aber deine Eltern und irgendwas, sowas, genau. Ja, so, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir die Reservefrage, jetzt müsste die ja jetzt gelten, ne? Demnach würde Olli jetzt 4 kriegen und Ishik -2, ne? Ja. Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Oder, Wie ist denn dann der Punktestand? Damit hat ja Null. Olli eigentlich überhaupt, damit hast du Olli ja überhaupt keinen Nachteil. Ich meine, wenn du ja jetzt oder sowieso die Frage halt eben richtig hättest. Genau. Also die richtige. Und Kevin hat 0 Punkte und Philipp hat, wie ich das sehe, 4, genau. Marcel hat 8, also der hat in dieser Runde 2x 4 gepunktet. Olli hat jetzt, das muss ich jetzt zusammenrechnen, 17, genau. Und Ishik hat 2, also wegen dem -2 jetzt, ne? Mhm. Okay, also jetzt kommt, würde ich mal sagen, das war Zitate raten. War ja doch ziemlich spannend, weil einige Zitate... Das war gut, ja. Weil einige Zitate waren ja doch nicht so ganz eindeutig, hatten sogar Fehlspuren, wie man gesehen hat, ne, gelegt. Und jetzt kommt es aber vielleicht sogar nochmal eine Runde spannender, denn wir gehen zur dritten Runde über und damit zum Dessert. Ja, da bin ich sehr gespannt darauf, du Schätzchen. Ich auch. Ja, also als Dessert habe ich einen Auftrag gegeben, dass uns Azusa Folgendes bringen soll. Und zwar habe ich ein... Baumkuchen mit Bourbon Vanille übergossen. Vielleicht sollten wir vorher nochmal die Reihenfolge festlegen. Also Olli, Marcel, dann komme ich, Ishik und dann Kevin auf Platz 5. Also dann kann ja jetzt ein Vorteil sein. Also hoffentlich, ja. Ich sage übrigens bewusst Bourbon-Vanille. Eigentlich heißt es ja Bourbon-Vanille, weil es nichts mit dem Alkohol zu tun hat. Aber ich habe extra Bourbon-Vanille bestellt, also wenn ihr nichts dagegen habt. So. Ja, sehr gut. Okay, so, und damit geht es um die dritte Runde, haben wir dann mit schon mal die Reihenfolge. Also das war jetzt Olli, dann war Marcel, genau, Philipp und Ischück. Okay. Es geht und hier Kevin. Um Kevin. Hallo. Ja, und schlusslich Kevin, ja, Entschuldigung. Unser Stargast, Respekt muss sein. So. Und genau, und jetzt mehr ist mehr, ja. Ja, und es gibt hier, es geht um halt einige statistische Daten, die mir, wenn ich das mal so beiläufig erwähnen kann, etwa 7 Stunden gekostet haben, die Native Con-Wende durchzuarbeiten. Ja. Und ja, es sollte hoffentlich dann auch interessant sein, nicht, dass die Mühe umsonst war. Und jetzt habe ich 5 Beispiele und ich schau mal, mit welchem wir anfangen. Es geht eben um so, ja, ihr müsst eben schätzen, in der Regel Prozentzahlen nennen und das werde ich dann aber nochmal am Beispiel selber, also ich werde nochmal was dazu erklären, damit ihr auch versteht, was ihr jetzt genau sagen müsst. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Beispiel, also 3.1. In der dritten Runde wird es für den Nächstliegenden, also derjenige, der an der richtigen Antwort, seine Antwort am, ja, am nächsten dran liegt, bekommt 5 Punkte, wenn er das jetzt verstanden hat, diesen komischen Satz. Und, und derjenige, der eben am weitesten entfernt ist von der richtigen Lösung und die Antwort, der bekommt dann -3 Punkte, also ein Stückchen mehr weg und mehr dazu. Also seid bemüht, möglichst nicht weit entfernt zu sein von der richtigen Lösung und versucht eben möglichst dran zu bleiben. Dann habt ihr eigentlich gute Chancen. Entweder 0 Punkte oder eben nichts oder vielleicht den Volltreffer. Und nicht zu vergessen, der am zweitnächsten dran ist, der bekommt 3 Punkte. Also es lohnt sich. Olli, war das eine Frage? Ja, ich wollte nur wissen, müssen wir alle antworten? Ja, ihr müsst alle. Der am weitesten wegliegt, der kriegt -Punkte. Genau, richtig. Also ihr müsst, es soll quasi auch euch anspornen, ein bisschen den Anschluss zu finden, auch nicht hier irgendwelche wildesten Prozentzahlen sagen, so auf Glück, sondern auch zu ein bisschen überlegen und dann vielleicht noch gut davon zu kommen quasi. Wir haben die festgelegte Reihenfolge, also Olli, du hast leider jetzt den Anfang, aber dafür hast du auch einen guten Vorsprung. Ne? Ja, wird schon werden. Ja. Also diese Runde kann sich vieles noch ändern, das kann ich jetzt schon sagen, ich glaube, das wird uns klar sein. Und ich habe mal eine interessante Sache als erstes ausgenommen. Machen wir es so. Es geht um Mordfälle, ja? Oh. Genau, um Mordfälle. Viele. Also es geht hier auch einiges um Mord. So, und ich will jetzt von euch wissen, wie hoch ihr den Anteil der Fälle schätzt, die keinen Mordfall im klassischen Sinne behandeln. Was heißt klassisch? Das heißt zum Beispiel 3 Verdächtige, da kommt jemand, ein Mord und Ende. Ja, oder er hat schon vorher jemanden umgebracht und bringt jetzt nachher noch wieder einen um. Also einfach ein Mordfall. Also Serienmorde sind auch klassisch. Serienmord ist Mord. Alles also Mord. Eigentlich jeder Fall, in dem einer durch einen Mord stirbt, wird als Mordfall gewertet. Genau, aber nicht Totschlag. Es gibt einige Fälle, die sind sehr, wie soll ich sagen, nicht, Also wenn es geplant war, wenn es wirklich, Genau, wenn der Täter es nachher inszeniert und eine Falschaussage macht und Colin erstmal herausfinden muss, dass es wirklich der ist. Das ist ein Mordfall. Okay. Also ihr müsst, ihr nennt mir dann einfach, wie hoch ihr den Anteil schätzt, der Fälle, die keinen Mord behandeln. Okay, dann darf Olli ja anfangen. Also wie, viel Spaß. Also 0-100% also, müsst ihr mir nennen. Also, die Fälle, die... Das, was jetzt... Also im Prinzip kein Mord, also was weiß ich, Selbstmord oder Unfall oder so, irgendwie sowas, oder Verarschung. Oder eben oder so Brandstiftung, Scherz, Brandstiftung oder so. Diebstahl. Diebstahl, richtig. Solche Organisationsfälle, in denen keiner umgebracht wird. Mhm. Ne? Gut. Solche Sachen. Okay, ich fange einfach mal an. Ich bin sowieso nicht so besonders in Schätzen. Also ach so, Moment, es geht um Manga-Fälle, nicht? Es geht nur um Manga-Fälle, Band 1, also bis Band 1 bis Band 74 ohne den letzten Fall, der schließlich nicht aufgelöst wird. Okay. Ja, okay. Gut. Ja, also ich sag mal so, Mordfälle sind ja in Conan eigentlich mit das Hauptthema. Deswegen hätte ich jetzt, wenn du nach der Anzahl der Mordfälle gefragt hättest, schon auf, wäre ich auf 80% gegangen, da wir jetzt aber nicht die Mordfälle wissen wollen, nehme ich einfach mal den Umkehrschluss und sag einfach mal, dass das 20% sind. Okay, also was ich noch sagen will, keine Dezimalzahlen, bitte gerade Zahlen, ne? Okay, Olli sagt 20%. Das loggen wir dann quasi ein, ne? Ja. Und ihr könnt jetzt selber entscheiden, könnte diese Schlussfolgerung Ollis vielleicht richtig sein oder wollte ich doch etwas anderes sagen? Also, oder ein bisschen weiter weggehen. So, als nächstes ist damit auch Marcel dran. Ja, und ich erhöhe gleich mal auf 28%. Du sagst 28%, jo. Okay. Gut, dann ist auch direkt als nächstes Philipp dran. Ich würde gerade mal sagen, dass ich hätte auch auf 20 getippt, muss ich ehrlich sagen, aber dann gehe ich mal auf, ich würde sagen, es sind weniger, also sage ich mal 15%. Also du sagst, 15% sind keine Mordfälle. Okay. Ja, richtig. Gut, dann geht's weiter und zwar Ishik. Ich würde sagen, Entschuldigung, Ishik ist Schlusslicht. Kevin. Was? Nee, Moment mal. Jetzt. Dann war das ich doch mein Schluss. Was? Oh, dann habe ich das hier falsch eingetragen. Tut mir leid. So. Ishik, ja? Also ich würde sagen 29%. Okay, 29%. Es dreht sich alles sehr nah, wie man sieht, ja. Und okay, Kevin. Es muss nicht stimmen, was die Vorredner gesagt haben. 33%. Kevin haut 33% raus. Ein Drittel, okay. Jeder dritte Fall. Ja, das ist ja... Okay. Jetzt der also ich würde mal sagen, wir machen das Ausschlussverfahren. Und ich kann damit anfangen. Dass ihr recht gut gedacht habt, dass wirklich die Mordfälle überwiegen. Und die Frage ist eben jetzt natürlich nur, wie hoch der Anteil der Mordfälle ist und natürlich wie hoch der Anteil der Fälle ist, wo kein Mord behandelt wird, also der ganze Rest. So, und ich kann sagen, wer schon mal am weitesten entfernt ist, beziehungsweise ich kann schon mal sagen, es sind nichts unter 10%. Damit seid ihr alle raus. Also ihr habt schon mal richtig gezählt, es ist nicht so wenig. So. Und als erster muss tatsächlich Philipp rausfliegen, weil es nicht schade, 15%. Schade, schade. Also du würdest dann jetzt die minus 3 erhalten, ne? Okay. So, dann geht's weiter. Muss ich jetzt sehen. Ja, ich würde sagen, Olli fliegt als nächstes raus. Es sind auch nicht 20%. Okay. Es ist also tatsächlich mehr. Und dann haben wir noch, ja... Was haben wir hier? Marcel hat 28%, Ishik 29% und Kevin 33%, richtig? Ja, richtig. Ja. Interessant, sehr nah beieinander, ne? Aber es kann eben nur zwei die Punkte bekommen. Es können eben nur zwei. So, und damit fliegt auch Marcel als nächstes raus. Es sind mehr als 28%. Und was? Jetzt, gibt's ja gar nicht. Und jetzt eben noch Ishik und Kevin. Ihr könnt euch freuen, ihr habt beide jetzt die Punkte sicher. Und und Kevin hat gewonnen. Oh. Es sind sogar mehr als 33%. Was? Wie viel? Es sind 36%. Boah. Sind also alle Fälle, die keinen Mord behandeln. Hast du das ausgerechnet? Das habe ich. Bin durch alle Bände durchgegangen, habe jeden Fall dementsprechend gekennzeichnet. Das ist eine Arbeit. Wow. Wie gesagt, 7 Stunden für die Statistik kommen hoch. Da musst du aber auch die Liste aktuell halten, ne? Sonst war ja alles umsonst. Ja, yeah, richtig. Das wäre eine gute Idee. Das werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch machen. Und jetzt habe ich ja von Kevin die rote Laterne bekommen. Was ist das denn? Also. Ja. Ja, ich würde sagen, das. Die kriegst du noch zurück, die kriegst du noch zurück. Das gibt satte 5 Punkte für Kevin. Schön. Und damit hat Kevin auch 5 Punkte, ne? Schön. Und, Ishik, der bekommt dann jetzt auch 3 Punkte. Und damit, damit hast du dann auch 5 Punkte wie Kevin. Aber dann hat ja Philipp jetzt eine bessere Position, nicht? Ja, die Position ändert sich dementsprechend auch, ja. Das ist ja dann... So, und Philipp... Philipp hatte dann 4, richtig. Und jetzt hat er dann durch minus 3, 1. Exakt. Oha. Leider, ja. Ihr seht, wie sich das sehr schnell, ihr seht, wie sich das sehr schnell in der letzten Runde ändern kann. So, Marcel, du bleibst bei 8, ja? Jo. 0 Punkte. Und Olli bleibt auch bei seinen 17 Punkten, ist das richtig? Ja. Ja. Okay, genau, also bist trotzdem noch gut gestellt, war jetzt nicht so fatal. So, damit wollen wir auch auf Zeitgründen weitergehen. Und genau, und 3.2 behandelt etwas, was bei unserem Conan-Cast sowieso mangelt, nämlich Frauen. Oh. An denen es sowieso mangelt. Also es geht um die Frauenquote, so, und es geht auch leider wieder um Mord. Mörder. Oh. Mörder, ja. Genau, es geht um die Frauenquote bei den Mörderinnen. Wie viele Frauen haben tatsächlich Mord begangen? Nicht Täterin, Mörderin. Das ist ja schwierig. Geht um Mord. Ja, und deswegen möchte ich von euch jetzt wissen, wie hoch der Anteil der Mörderinnen ist von allen Mördern. Versteht ihr? Also Mann und Frau. Aha. Ne? Ja? Ja. Ist das soweit klar? Okay. Ja. Okay. Ja. So, dann will ich jetzt das von euch wissen und wir starten direkt mal bei Olli. Zum Glück bin ich der Letzte. Also es geht jetzt darum, welche Frauen jemand umgebracht haben. Genau, welche Frau gemordet hat quasi. Also, ja, okay. Ja, weil du am Anfang eben sagst, wie viel Prozent? Es geht nicht um Täterinnen, aber irgendwie sind für mich Täterinnen und Mörderinnen so fast das Gleiche. Na, wenn also jemand was spielt als genau. Frau, dann wird die nicht mit reingezählt. Ja, dann nicht. Genau. Nur wenn sie von allen, was die Leute umgebracht haben, wie viel Prozent davon Frauen sind. Auch kein Mordversuch zählt genauso wenig. Es geht wirklich um begangenen Mord, geplant. Gott. Und man muss nämlich unterscheiden, wie weit würden nämlich Frauen gehen, Mord zu begehen. Also wie sie dieser Anteil zwischen Mann und Frau beim Mord aussieht. Und das möchte ich jetzt wissen. Ja, ich überlege gerade, ob mir überhaupt was dazu einfällt. Mir fallen welche ein. Ein bisschen gibt es ja immer, also 0% kann man nicht angeben. Ich glaube, es ist wenig, aber so wenig auch nicht. Aber da. Ja, sag was. Eben haben wir es auch. Sag mal, los! Okay, ich gebe mal 15%. Oh. Okay. Ja, Marcel. Also, ich wollte jetzt viel höher gehen, ehrlich gesagt. Ich gehe auf 34%. Puh. Also ich wollte eigentlich noch höher gehen, aber das freut mich jetzt nicht. Ein paar Prozent. Ich wollte noch weniger, ich wollte eigentlich unter 10 gehen. Ja, wer ist jetzt dran, Üschük oder Kevin? Ich hab 5. Wir haben beide 5, ne? Ich auch. Ja, beide. Ja, dann fängt er an, ne? Ah, okay. Uff, schwer. Ich würde 11% sagen. Ich würde noch mal gern von Marcel hören, 34, aber ich habe es jetzt schon so verstanden, dass von allen Mördern die Frauen gesucht sind. Korrekt. Ja, genau. 34. Okay, so, dann bitte. Ich also, Anne. Oder Kevin, oder ist mir egal. Nee, er hat ja schon. Ja Gott, er hat schon. Ich habe gerade 11% gesagt. 11%, Entschuldigung. Richtig. Das ist mir dann auch genannt, okay. Ich mach dann 19%. 19% von Kevin, so. Und ich jetzt muss noch Philipp. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch ein bisschen höher gehen würde. Ich glaube mir schon, dass einige Frauen, welche umgebracht haben, fallen zwar nicht so viel ein. Ich denke mal, mit Marcel mit den 40% oder was immer er sagen wollte. Ich gehe mal auf. Ein kleiner Tipp. Egal, sag einfach. Nee, also, Tipps, hallo, ist jetzt, ja. Warum bekommst du jetzt einen Tipp geben? Nee, ich sag, alle Philipp abgestimmt haben, ich gebe, nein, ich gebe einen Tipp nicht, nein. Hallo. Ich sag 27%, ja? Okay. 27. Das könnte auch gut hinkommen. Der Tipp war nur so, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Fall der Serienmörder. Okay, der Serienmörderin mit dem aus der ersten Runde mit dem Fallraten, die 5 oder 6 Menschen getötet hat. Ach, das ist natürlich so eine Ausnahmeserienmörderin. Erinnert ihr euch? An den. Schon so lange her, eine Stunde her schon. Ja, an Pferd, 1000 Füßler Hochspannungsleitung. Stimmt, ich habe mich gerade an den Fall erinnert, ja. Wo Okia hinter dem Türspalt Conan beobachtet hat, wo die Frau mit dem Fleece-Pullover den Mord begangen hat. Mit dem Benzin in Agassas Fingster. Ja. Okay. Oder die Frau, die zusammen mit hier Shiratori im Kino sitzt. Ja, genau, stimmt. Ja. Nami Kasakura, ja. Ja, oder die okay. Frau, die... ist übrigens dein Artikel, oder, Philipp? Die ein Auto in die Luft gehen lassen hat. Ja. Oder die Frau gleich im ersten Fall mit der Klavierseite. Von draußen zugesehen hat, wo gerade Marie vorbeikam. Ja, okay, los, genau. Clemens. Erster Fall, richtig, das war auch richtig, Marcel. So, ich löse auf. Moment. Ja, also ich fange dann wieder mit dem weit entferntesten an. Und das ist in dem Fall der Sieger des ersten Beispiels. Kevin? Also Kevin fällt raus. Oh. Es sind leider keine 11%. Das macht dann minus 3. Ich hab 19 gesagt. Ischuk hat 11 gesagt. Warum habe ich das wieder hier vertauscht? Okay, Ischuk fällt raus. sorry. Ja, okay. Jetzt wisst ihr schon mal einiges. Ja. Okay, Kevin, tut mir leid. Ja. Du hast also die 19%, richtig? Richtig. Gut, komischerweise habe ich das nachher wieder geändert. Okay, so, irgendwas stimmt da nicht. Okay, damit, tut mir leid, also Ischik, minus 3 Punkte. Als nächstes käme dann Olli automatisch dann auch mit 15% raus. Aber du hast dann weiter natürlich 0 Punkte, also bist ja quasi sorgenfrei. Und... Ja, und Kevin würde dann auch rausfallen, aber mit 0 Punkten dann. Er hat ja 19% gesagt, also es sind mehr. Also da sind Marcel und Philipp doch deutlich, haben es besser. Oh, ich hab ein paar Punkte wieder, gibt's ja gar nicht. Genau, ihr habt beide jetzt Punkte und die Frage ist, wer der Sieger ist. Da bin ich auch. Das ist Marcel. Oh. Ah, verdammt. Naja, immerhin. Denn die richtige Lösung ist... Falsch. Es tut mir leid, Marcel. Du bist nicht der Sieger, Philipp ist der Sieger. Oh. Es tut mir leid, das ist leider ein Versehen. Und 27% sind sogar goldrichtig, Mensch. Oh, das ist genau 27%. Ja, ist ein Bonuspunkt. Das weiß ich jetzt nicht, glaub nicht. Ist goldrichtig, ja, wirklich. Also Gratulation. Marcel bekommt aber trotzdem Punkte, und zwar 3. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Ich habe wahrscheinlich die falschen Zahlen hier angesehen. So. Tja, und, Kevin, jetzt bin ich wieder vor dir. Ja, Philipp führt jetzt... Ach, ich habe den schönsten Vorteil. Philipp hat 6 Punkte, Marcel hat 11 Punkte, also die vorherigen 8 plus 3. Kevin hat keinen Abzug, bleibt bei 5 Punkten. Und ja, und dann gibt es noch Olli mit seinen 17 Punkten. Und dann gibt es auch noch Ischuk mit 2 Punkten. Also Ischuk darf als nächstes dann als letztes. Ja. Ja, es gibt noch 3.4 und damit kommen wir dann auch zum nächsten Beispiel. Ne, 3.3, Entschuldigung. Ja, 3.3. Genau. So, und was wollt ihr? Wollt ihr, ich mach's einfach. Nokia-Frage. Nein, ich mach jetzt einfach, machen wir doch den schlafenden Kokoro, okay. Ja? Oh! Es geht jetzt um etwas zum schlafenden Kokoro. Und zwar will ich von euch wissen, wie hoch ihr die Leute schätzt, die Fälle schätzt, in denen Conan mit dem Stimmentransposer, oder wie das heißt, nicht Mori Opfer verwendet, sondern andere. Okay. Kapiert? Im Vergleich zu allen Fällen, oder wie? Im Vergleich zu allen Fällen, in denen der Stimmtransposer zur Fallaufklärung verwendet wird. Ach so, okay. Ich meine nicht zu irgendwas anderem. Ich habe einen Quiz gemacht, glaube ich. Ui. Aha. War zu lange her. Okay, also es das sind... Also, stopp. Achso, ich alle Fälle, in denen Conan einen Fall auflöst, aber nicht die Stimme von Mori verwendet. Genau, ja, sondern eine andere Stimme. Alle anderen Fälle, in denen keinen Stimmtransposer zur Aufklärung verwendet wird, zählen nicht in der Wertung. Ja, genau. Nur die, in denen der Stimmtransposer verwendet wird. Also der Anteil Kogoro Mori im Vergleich zu allen anderen. Mhm. Ja? Okay. Zum Beispiel, Beispiel ein paar Beispiele, ja? Also zum Beispiel Yasunoko, Agasa und so weiter, ne? Ja. Heiji. So, okay. Ihr wisst schon was. Ja. Ne? Damit fangen wir auch bei Olli an. Gut. Also es geht hier um die anderen. Genau, nicht um die anderen. Das ist hart. Es gab Olli? Schon viele andere. Also wie gesagt, er hat Sonoko mal benutzt, Agasa. Heiji hat er auch am Anfang gewusst, danke Philipp. Aber, ja, wie viel könnten das gewesen sein? Ran hat ja auch mal einmal, zumindest. Also, ich würde nicht auf 50% gehen, oder? Nee. Okay. Aber ich gehe einfach mal auf 48%. Okay, 48% von Olli. Aber wie jetzt nochmal, also nein, sind jetzt die Fälle für Kogoromori. Nee, die anderen. Oder umgekehrt. Nein. Umgekehrt. Die anderen, alle übrigen, genau. Also wieder etwas umgekehrt. Ah. Ja, das sind wenig. Oh ja, das sind, naja. Schwierig. Ich muss jetzt auch das ist überlegen. Wirklich, das ist ich warte euch lieber an. Das ist knifflig, ja. Ich warte auch nochmal auf Marcel, dann kann ich mich gleich ein bisschen schon einsortieren. Ja. Am Anfang der Serie gab es ja noch wirklich Varietät, also aber in letzter Zeit ist es fast nur noch Kuro. Das ist ganz schwierig. Ich würde eher so in Richtung unter 30 gehen, auf jeden Fall. Okay. 48 hattest du, Olli? Ja. Gott. Ach, ich sag jetzt einfach 28 wieder. Okay, du sagst 28. Gut, Marcel 28 und damit Philipp. Ja, hatte vorher gedacht, dass es irgendwo bei 30 wahrscheinlich liegen wird. Also so ein Drittel aller Fälle kann ich mir gut vorstellen. Dass zum Beispiel Kogoro, Kogoro und dann Sonoko kommt. Das ist, glaube ich, relativ gut. Ich sagte einfach mal, es sind, glaube ich, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ich würde sagen, dann ich geh mal auf 30%. Okay, in der Runde 30 von Philipp. Und damit Kevin. 37%. Okay, 37% von Kevin. Ischück. Boah, irgendwie schätzen alle das viel zu hoch. Ich habe irgendwie den Eindruck, als ob kaum Fälle waren, wo Leute außer Kogoro da einschläfern. Sonoko? Ja, aber bis auf Sonoko, Ran, Agasa und Heiji fällt mir gar keiner ein. Und manchmal die Anzahl der Fälle ist ja auch überschaubar. Also ich würde dann, hol die Punkte, wenn du dir sicher bist. 29 sage ich dann, damit ich... Also ich glaube, das ist weit unter 20, aber ich sag lieber 29. Alles klar, 29, also ziemlich auch dicht an Marcel. Marcel, du hattest ja 28, ja, ne? Ah, nee, Marcel hatte 28. Nee, ich hatte 30, da wärst du genau in der Mitte. Oh, Mist. Nein. Ah, ich wollte die niedrigste Prozentzahl. Jetzt ist es schwierig, gehst du auf 29 oder auf 27? Sag doch 20 oder so was. Nee, 27, würde ich dann sagen. Wenn's noch alles klar, 27 gilt für dich. Und ist ja nicht aufgelöst, da kannst du ja... Ja, genau. Gut. Ja, aber ihr teilt euch ja manchmal gewisse Überlegungen mit und man sieht, ihr seid manchmal recht nah beieinander, abgesehen jetzt von dieser Runde, wo Olli ein bisschen weiter höher geschätzt hat, auf 48. Und, ja, ich würde sagen, knapp ist Olli der Letzte. Hey. Oh. Von der Entfernung endlich, her. Endlich mal, hier kriegt er mal Punkte abgezogen. Genau, Olli bekommt 3 abgezogen und ist damit jetzt auf 14. Weil, 48% ist... Ja, um 1% entfernter als der andere. Oh, um 1%. Ja, und damit würde ich auch sagen, ist Ischück draußen. Oh, da bin ich ja. Aber mit 0 Punkten. Aber mit 0 Punkten, ne? Okay. Und dann als nächstes ist. Marcel wahrscheinlich. Marcel raus, richtig. Okay. Boah, da krieg ich ja noch Punkte. Das ist ja, ich auch, oder? Oh, also, Kevin, komm, ihr seid, Eye und Okia Power. Ihr seid yeah. Doch eher nicht weit entfernt und der Sieger ist hier Kevin. Und das Interessante hierbei ist auch, dass Kevin Gold richtig ist mit 37%. Das stimmt doppelte Punktzahl, wie wär's? Genial. Es sind genau 37% von den Fällen, in denen andere Charaktere neben Kogoromori von Conan eben einen narkoleptischen Anfall bekommen oder so und dann mit dem Stimmtransposer ihre Stimme verwendet wird zur Fallaufklärung. So, und hier nochmal die einzelnen Prozente. Und zwar, Sonoko hat einen Anteil von 14% der anderen, also insgesamt meine ich, an den Fällen mit dem Stimmtransposer. Sie trat insgesamt ungefähr 11 Mal auf, ja, mit den als schlafende Sonoko. Dann Heiji ein einziges Mal, ne, als er eben dazu verwendet wurde, als er noch nicht wusste, wer Conan ist, und dann hat es er erfahren. Und Agasa hat dann eben 13 Mal, aber da wurde er ja natürlich nicht in den Schlaf versetzt, aber es ist trotzdem verwendet worden, seine Stimme. Yamamura 2 Mal, soweit ich das herausgefunden habe. Und 2 Mal Kudo, seit Sera aufgetreten ist. Ah. In gewisser Weise. Ja. Stimmt. Ah, stimmt. Richtig. Ah. Ja. Genau, da wurde seine Stimme zur Fallaufklärung verwendet. Und das hat einen Anteil von 3%. Also insgesamt sind die anderen 37% und Coco Mori selber hat 63% demnach. Ja. Ja, bitte? Da gab es dann nochmal einen in der Karaoke-Bar, wo alle, wo Shinichi ja, genau, vorne vom Anfang, Dach aus den Fall gelöst Stimme hat. Benutzt. Ja, ja. Da war das da, auch nochmal. Also. Dann war das vielleicht hier nicht aufgenommen, aber das ist völlig richtig. Genau, da war auch Kudo okay, als Foul ja. aufgenommen. Ist, ja. ist auch egal. Ja, genau. Ich gönne Kevin die Punkte, den Sieg hiermit, ja. genau richtig. Genau, also genau Kevin richtig. Bekommt... Ja, könnt ihr mal sehen, ne? Kevin hat damit 10 Punkte jetzt. Hast du mich wieder überholt hier, was soll das? Und Philipp hat 9 Punkte. Gibt's gar nicht. Marcel bleibt bei 11. Dicht an dicht. Und genau, und Olli hat demnach noch 14. Also durch den Abzug vorhin, ne? Genau. So, und Ischik hat weiter, Moment, 2, soweit ich das sehe, oder? Er hat einmal minus 3 genau. abgezogen bekommen, ja. Okay. Aber es gibt ja noch 2 Beispiele. Ne? Und zwar geht es jetzt um Megure. Ah. Wie oft ist er ohne Hut zu sehen? Nicht genau. Wie gut kann er Englisch? Runde 3 Punkte. Unwahrscheinlich die Fälle mit Megure, oje. Genau, es geht jetzt hier darum, in die Fälle, in denen die Polizei Ermittlungen führt, ne? Wie hoch ist der Anteil von Megure bei diesen Fällen, in dem er die Leitung der Ermittlung hat? Also er auftritt. Von allen Fällen, in denen die Polizei jemals auftaucht. Das heißt, in denen die Polizei ermittelt. Wo Kanske und Yui ermitteln. Richtig. Zum Beispiel. Es werden auch die Fälle gezählt, in denen Kommissar Nakamori, wie heißt er nochmal? Och, ich komme nicht auf den Nakamori? Namen. Nakamori? Nakamori, ja. Genau. Nicht, in denen er, nicht Nakamura. Nee. Nee, Nakamori ist doch kein Verpfänder, ne? Genau, ja, er ist genau. aber auch, er ist aber auch Polizist. Und die zählen und auch als Polizeifall, allgemein. Richtig. Ist genau. ja Polizei, ist er dabei. Ja, aber ich meine, ne? Ja. Mit Kaito und kein Verbrechen ja. an sich, also. Da war Megure ja auch, beim ersten Mal war Megure ja auch mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere, beim ersten Fall. Richtig. Ja, da fehlt Kaito. Da, ja. Ja, ja, genau. Also hier Olli ist, glaube ich, als erstes. Achtung, es kann aber auch manchmal sein, dass Megure irgendwie als Seitenfigur auftritt, vielleicht nochmal kurz zu sehen ist. Das gilt aber nicht als leitender Ermittler, wenn er nicht vor Ort ist und so weiter. Ihr wisst, ja, was ich meine. Okay. Ja. Gut, ja. ja, gut. Also wenn er wirklich wenn er ermittelt. Vor Ort ist und genau, als Megure. Und nicht nur telefonisch mal kurz zugeschalten genau. wird oder so, ne? Ja, ja, das gilt nicht, ja. Okay, okay. Deswegen will ich das jetzt vorhin nicht wissen, wie hoch Megures Anteil ist. Also wie, dann können wir herausfinden, wie oft eigentlich Megure so auftritt. Und damit fängt auch Olli an. Aber wir jetzt wirklich nur von den Polizeifällen, nicht von allen Fällen. Nur von denen, in denen die Polizei auftaucht. Ja. Also nicht dieser Detektivwettstreit auf der Insel, wo kein Mensch ist. Okay. Also nur, wo die Polizei mitmacht, ja? Okay. Also auch nicht die Villa-Abenddämmerung oder sowas, ja? Ja, gut. Okay. Ja, also, boah, auch wieder schwer, ne? Weil man muss erstmal... Olli hat den Nachteil, dass er immer anfangen muss. Ja, also. Ja, das ist in der Runde hier besonders doof. Das ist halt, ne, also... So. Ein kleiner Tipp übrigens vorweg, das kann ich geben. Denkt daran, wie stark Megure zu Beginn der Serie vor allem auftrat. Da gab es ja noch keinen anderen. Ne? Ja, stimmt. Da war er quasi dominierend in den Tokio-Mordfällen immer dabei. Nur mal so. Aber später hat sich das dann geändert. Ein wenig. Klar. So. Als kleine Tendenz. Ich sag mal 35%. Okay, 35% aller Fälle, in denen Megure als, also der Polizeifälle, in denen Megure der Ermittler ist. Okay. 35% von Olli. Damit geht's weiter mit Marcel. Oh, ich würde hier auch wieder viel höher eigentlich ansetzen. Okay, kannst ja machen. Jo. Mach doch. Ja, mach doch, mach, komm. Schau Tony. Ach ey, jetzt traue ich mich nicht. Ich habe auch keine Ahnung gehabt. Also ich wollte am Anfang so Richtung 60, 70 ehrlich gesagt gehen. Mach doch. Tu uns den Spaß. Vielleicht ist er auch richtig. Vielleicht liegt ich ja völlig daneben. Ich weiß auch nicht, also... Ich... Daran merkt man, wie beeinflussbar man eigentlich ist, ne? Ja, vor allem immer von dieser ersten Schätzung. Das ist wirklich sehr... Bitte denkt... Die erste Schätzung ist immer... Die ist immer total in Sand, glaube ich. Olli ja, ist ich hab doch gesagt, ich kann nicht schätzen. Aber das verunsichert mich. Ja, kommt doch, weil du als Erster Berücksichtig auch die Tendenz und die Megure-Domäne, oder wie heißt Dominanz. Das? Also nach den, okay, los, Dominanz. Also nach den Andeutungen von Clemens hier geht es schon irgendwie für mich in Richtung 70% oder so. Ja, sag 70%, ja, dann bist du durch. Ja. Ey, lasst euch nicht von mir unterhalten. Es kann auch alles falsch sein. Druck, was ist Druck? Okay, andere Polizeifälle. Was gibt's denn noch? So Firatori oder Sato Takagi oder... Oder der Ermittler vom dritten Dezernat. Ja, es gibt so ein paar halt. Für Diebstahl. Ja. Ich würde schon auf... Ich bin mal mutig und gehe auf 72. Auf 72 möchte Marcel. Alles klar. Dann bitte Kevin. Oh je, das ist sehr mutig. Warum? Weil du 10 Punkte hast. Ja, du hast 10 Punkte. Ha! Okay. Also, das musste Kevin jetzt rauslassen, ja. Ja, bitte. Musste ich, absolut, tut mir leid. Also, es gibt ja neben Inspektor Megure als leitenden Narren. Inspektor Megure ist ein Fehler aus dem Anime. Ein Fehler? Nein, ja. Ein Fehler also nicht, nein. Okay. Der schönste Fehler des Animes. Ja, genau. Der schönste, können wir sagen. Da gibt es ja noch so viele andere, aber ich glaube nicht, dass es wenig ist, denn Megure ist eigentlich immer da und dann kann er ja noch Mori bzw. Conan als Todesengel bezeichnen. Er war selbst Ermittler auf der Hochzeit seines Vorgesetzten, also der Tochter seines Vorgesetzten. Ich tippe auf genau 50% und denke, dass die anderen 50% die anderen abdecken. Also alle anderen Ermittlerchefs, die je ermittelt haben in Conan und alle, die noch kommen werden. Das war die Überlegung von Kevin und jetzt gehen wir zu Philipp. Ja. Ja, ich bin mir ehrlich mal gesagt, das ist eine gemeine Frage, aber ich, Aber gut zu wissen. Ich war auch irgendwo bei 50%, war dann irgendwann mal leicht runter, jetzt bin ich wieder leicht drüber durch den Anfang der Serie und weil er aktuell ja auch ziemlich häufig auftritt, also es ist ja nicht so, dass andere, ich will auch irgendwo 50, ich sag mal, 61%. Oho. Philipp geht auf 61% und damit bleibt noch Ishik. Ich würde sagen 58%. Aha, ja. Okay, also da sehen wir doch schon einen gewissen. Da sehen wir doch schon einen gewissen Einfluss untereinander und jetzt wird es ein wenig schwieriger sogar für mich, denn ich muss das ja alles sehen, wie hoch die Differenz ist vom Richtigen und dem Rest. Ne? Das liegt also irgendwo in der Mitte. So. Ja, ich glaube ich auch. Und ich glaube, ich brauche. Was ja okay. Oh, und ich glaube, ich brauche einen Taschenrechner. So, das müsste ich dann doch tatsächlich, glaube ich, kurz nachrechnen, damit nicht gleich wieder falsche hier Ergebnisse genannt werden. 72 ist so. Viel zu wahnwitzig von mir gewesen. Ja. Abwarten. Meinst du? Ja. Ja. Sag es. Okay, ja, immer schön Geduld. So, ich muss erstmal den letzten ausschließen. So. Ja, schließ Marcel ruhig aus. Schließ Philipp aus. Mit dem. Okay, es ist tatsächlich wieder knapp mit dem Ausschluss, kann ich nur so mal sagen. Oh. Und es fliegt, es fliegt der erste Olli. Wie zu erwarten. Ja. Ja, so es ist, genau. Du warst knapp 1% weiter weg und dementsprechend fliegt auch Marcel als nächstes. Ja. Oh. Genau, also Olli bekommt dann einen -3 Abzug und kommt auf 11 Punkte. Ja, da wird es irgendwo 50% liegen oder so. So, Marcel hat dann demnach, auch ist dann raus, habe ich gesagt. Und aber mit halt 0 Punkte, du bleibst bei 11. So, dann muss ich jetzt gucken, wer als nächstes hier rausliegt, damit wir die beiden glücklichen. Philipp ist weg. Hey, ich bin freiwillig los. Und das zu Recht. Oh. Auf Wiedersehen, Philipp. Ja, schade. Es wird wahrscheinlich 53 oder sowas sein. Ne? Knapp daneben. 54 ist richtig und damit ist unentschieden. Ne? Was machen wir jetzt? Beide 4 Punkte. Nein, ja, beide 4 dann natürlich. Ja. Du und wer denn? Ischik. Du und ich? Ja, ich krieg ja die Punkte, ne? Also. Ja, beide 4 ist ja genau die Mitte dann. Ja, beide 4, ja, völlig gerecht. Genau. Damit kommt Kevin auf 14 und Ischik kommt. Kevin übernimmt führt? Die Führung. Ja. Im ersten meinen Spielrunden habe ich noch 0 Punkte dafür. Und hier Ishik kommt auf, wie viel waren das jetzt? Plus 4, ne? Auf 6 Punkte. Ja, richtig. 6, ja. Alles klar, und Philipp bleibt bei 9, richtig? Ja. Jups, genau. So, und damit ist momentan Kevin in Führung, Marcel und Olli dicht dran mit 11 Punkten, dann Philipp mit 9 und Ishik mit 6. So, jetzt kommen wir tatsächlich noch irgendwann zum ultimativen Finale. Und ja, die Frage ist mal natürlich, wie ultimativ es sein wird. Mal gucken, was sich hier alles ändern wird. Denn es gibt jetzt plus 7 Punkte für die richtige Antwort, plus 4 für den nächsten richtigen Wert und der Abzug beträgt minus 5 für den weit entferntesten Wert. Diesmal geht es nicht um Prozentzahlen, diesmal geht es um etwas, was sicherlich viele auch interessieren würde. Ich sage schon mal, der Wert ist nicht hundertprozentig richtig, aber ich sage, er ist 98% richtig. Oh. Er dient also gut zur Orientierung und damit geht es um 3.5, das Finale, und der Frage, wie viele Charaktere starben in der gegenwärtigen Handlung? Oh, viel Spaß, Kevin. Jetzt insgesamt mal können. In der gegenwärtigen Handlung, ich möchte ich euch das mal ein wenig näher erläutern. Was ist die gegenwärtige Handlung? Es geht um alle Mordopfer, die gestorben sind, um alle Selbstmörder, um alle, die irgendeinen Unfall hatten, gegenwärtig. Achtung, es zählen alle Fälle hinzu, die nicht als also bei Shinichi Flugzeug nicht. Doch, nicht. Der Fall zählt sogar. Der zählt. Warum? Der gegenwärtig also im Manga vorkommt. Also im aber nicht Manga als vorkommt. Genau, aber wenn nicht, jetzt, aber wenn nicht jetzt als Chini schwarze Balken gekennzeichnet ist, verstehst du? Also nicht als jetzt, vergangene Ja, okay. Ja? Also wenn der Shinichi erzählt, vor 10 Jahren ist mal jemand gestorben, dann zählt er nicht. Der zählt nicht. Er zählt auch nicht, wenn jemand vor einem Jahr oder Monaten, aber es zählt jemand, der vor. Mit Kirs und Eskes Vater Ethan oder Ethan. Der zählt natürlich nicht, das ist ja eine Ewigkeit her. Der zählt nicht mit. Nee, aber es zählt zum Beispiel Akai mit, der ist mit inbegriffen. Ja, das ist natürlich klar. Und es zählt zum Beispiel auch der Mord im Flugzeug, ne, mit Shinichi, was du meinst, vor einem Jahr. Es zählt auch Mord in New York mit, nur mal so. Okay. Also alle Fälle, die eben als solche behandelt werden, die zwar in der Vergangenheit spielen, aber nicht diese schwarzen Markierungen haben, dass sie gerade von der Vergangenheit erzählen. Das. Versteht ihr, was ich meine? Ja, okay. Ja. Das sind ganze Fälle, vergangene Fälle, die aber einen ganzen Fall quasi einnehmen. Nicht nur irgendwelche kurzen Szenen, die von damals sind, wo jemand ermordet wird. Also auch nicht der Vater von Jodie Starling. Nein. Okay? Okay. So ungefähr als Orientierung. Oh, das ist hart. Ja, deswegen ist es ja auch das Finale, weil es vielleicht interessant ist. Ja, mal gucken. Okay. Ja, ich bin ja kurz vor Schluss dran, das heißt, Kevin. Und Kevin kann darf anfangen. Kann man Punkte verschenken? Vorübergehend. Wir können ja auch sagen, ihr alle schickt mir ganz einfach euren Wert. Nein. Gut. Kevin. Das geht nicht. Das ist ja langweilig. Also dann. Okay, machen wir es. Kevin? Ich. Wie viele Charaktere starben in der gegenwärtigen Handlung mit dieser, mit dem Hintergrund, den ich dir geschildert habe? Also diese Einfälle, die auch mitzählen und so weiter. Es zählen übrigens auch eben Menschen, die ermordet wurden 2 Wochen früher, aber die mit dem Fall zu tun haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Okay, ich gut. Ich sage. Wie jetzt? Also wenn jetzt, nehmen wir mal an. Hier, beim Hundedämon, da wurden ja auch 2 ermordet. Die zählen. Ja, okay. Also die vor Shinichi, die noch. Ja. Okay. Die sind nicht so weit entfernt, verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Aber diejenigen, die weiter entfernt sind, die zählen überhaupt nicht. Also, okay, gut die, zu wissen. Die nicht direkt mit dem Mörder zu tun haben auch. Das heißt, wenn der gleiche Mörder vor 20 Jahren jemanden getötet hat, zählt das aber nicht mehr. Ja? Ja, okay. Dann bin ich gespannt, was Kevin sagt. Okay, gut, bitte. Man kann ein wenig logisch denken, aber denkt nicht zu viel logisch. Okay, so, weiter. Oh Gott. Ihr könnt euch ja an einen bestimmten Wert orientieren, aber wie gesagt, nicht zu viel an den Wert orientieren. Okay. Also, es gibt so viel, da gibt es so viel. Ich sage, ja. Es sind 120? Ja. Soll ich das einloggen? Ja, 120. 120 kommt von Kevin, die während der gegenwärtigen Handlung, also bis einschließlich Band 74, nicht einschließlich der letzte Fall, der nicht aufgelöst wird. Okay, 120. So, damit geht's auch weiter. Klar. Marcel, Olli, wer möchte den Vortritt? Ich, schnick, schnack, schnuck. Ich war zuerst, weil Olli vorhin mal zuerst dran war. Alles klar, bitte. Oh. Also ich werde... Vielleicht hast du es ja jetzt leichter, dann bist du nicht so beeinflusst nachher. Kann ja auch sein. Ja. Ja, nee. Mir geht's jetzt wieder so, dass ich deutlich höher gegangen wäre eigentlich. Das, nee, das steht dir, das steht dir frei, denn es gibt bestimmte Werte, an die man sich orientieren kann, wie gesagt, aber naja. Es muss nicht. Ich hab, okay, mach. Ich bin gespannt. Ja. Ist wirklich schwer, ja. Aber es ist. Ich weiß nicht, soll ich irgendwas sagen? Nee, okay. Nein, hallo, ich hab schon gesagt, hallo. Ja, nee, okay. Ich sag einfach mal aus dem Bauch heraus. 288. Okay. 288 von Marcel. Und ja, damit geht's weiter an Olli. Die Personen nennen, wie viele gestorben sind. Alles korrekt. Also in der gegenwärtigen Handlung, die im Manga gezeigt wird und nicht als vergangene angesehen wird. Und damit, und wie ich das eben alles gesagt habe, ich hoffe, ja, das ist so ungefähr angekommen. Nicht okay. Mal laut überlegen darf. Wir haben 74 Bände und wenn davon in jedem mindestens einer gestorben ist, dann sind wir schon mal bei 74. Und ja, wenn ich jetzt... Wie hoch war Marcel? 280. Okay. Ich sage einfach mal, das sind 145 Personen gewesen. Mhm. Olli sagt 145. So, Ishek. Beziehungsweise was? Philipp. Ja. Philipp. Ich bin doch zuerst noch dran. Ja. Ich will nicht letzter sein, nein. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal so ein bisschen... Es gibt ja ungefähr 220 Fälle, sage ich mal so. Ja, genau. Wenn in jedem Fall... vielleicht einer stirbt, hätten wir eine Rate von 220. Dann gibt es einige, da sterben gar keine, das ist ein Kaito-Kid-Fall. Und einige, da sterben vielleicht drei, weil es ein Massenmordfall ist. Und einige sind Detective-Boys-Fälle, die fallen da sowieso auch raus, wobei da auch manchmal welche sterben. Also sage ich einfach mal, ich gehe mal auf die Anzahl der Fälle und sag mal so ungefähr 220. Bin nicht zu vergessen, Kid-Fälle, da stirbt in der Regel auch keiner, außer bei einer Ausnahme. Okay, ja, du sagst, was sagst du nochmal? 220. Ja. 220, gut. Oder nehmen wir 222, das klingt 222 für Philipp extra, so bitte. Alter, warum bin ich jetzt niedrigste? Ich schick. Naja, die Extremwerte haben jetzt vielleicht ein Problem, mal gucken. So. Ich würde halt sagen, ja, wir haben etwa, wie Philipp es gesagt hat, etwa 220 Fälle. Ich würde halt ein Drittel davon rausnehmen, weil es halt einfach teilweise nur Diebstähle sind oder halt, ja, Detective Boys. Nicht vergessen, Ishik, du kannst jetzt gewinnen. Nicht vergessen. Du kannst wirklich gewinnen, wenn du jetzt dir richtig tippst, dann hast du locker 13 Punkte. Ja, oder 4, oder vielleicht trotzdem, ja. Okay, bitte. Boah, das ist schwer. Ich sage einfach... Ah, Mann. Ich sage 163. Oh, okay. Hauptsache alles in Hör wie ich. Ja, das ist das Problem, wenn du als Erster dran bist. Ja. Ich hatte in 4 Runden das Problem. Tja. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Gespannt ist man also ganz ehrlich, nachdem man solche Sachen abgegeben hat. Jetzt besonders Finale. Utopische hier. Zahlen hier. Vor allem das ganze Nachziehen. So, jetzt muss ich ja. Oh, ja, das. Also ja, 300 werden es nicht gewesen sein, das wäre viel zu viel zu zählen. Dann gibt es zu viele Serienmörder wahrscheinlich, ja. Ne? Genau, wie diese irre Frau aus diesem einen Fall aus der ersten Runde, wie ich den jetzt zum dritten Mal erwähne. So viele können das gar nicht gewesen sein, aber... Ja. Ich bin, meinst du? Ja. 200. Ach ja, übrigens, das Ergebnis steht jetzt mittlerweile fest. Ja, okay, dann... Bin ich gespannt, ich will dich nicht aufhalten. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich sogar richtig mit den Augen gesehen und schon direkt bei der Abgabe einer Lösung erkannt, dass es der Sieger ist. Also das hat man schon gesehen. Von der Entfernung her. Okay. Kevin? So. Hallo? Okay, also wer denkt, er hätte Herz richtig? Denkt das jemand oder ist... Nein. Nee. Man kann's gar nicht sagen. Aber man kann es gar nicht. Ne? Wer befürchtet denn mit seinem Wert doch irgendwie jetzt... hat ein bisschen Koma und fürchtet jetzt völlig falsch. Also ich glaube, ich habe einen Schuss in den Ofen oder so. Es gibt da jemanden tatsächlich, der doch schon eine beträchtliche Entfernung hat, kann man sagen. Ja, guck mal, würde ich jetzt auch nicht so gehen, der das meiste. Die Entfernung liegt sogar im dreistelligen Bereich, wenn ich das mal anmerken darf. Oh. Und damit denke ich, ist klar, wer gemeint ist, nämlich Marcel mit 288. Was? Ist zu weit weg. Ja. Oh Gott, scheiße. Bin ich auch raus, gefühlt schon. Ja. Das ist tatsächlich echt weit weg und du bekommst minus 5. Und damit bist du jetzt auf, hast du 6 Punkte, immerhin sicher. Ja. Jo. Okay. Und dann wird es jetzt als nächstes spannend, wer als nächstes rausfliegt. Philipp oder ich, ne? Oder? Ja, also. Vielleicht hast du Kevin. Es ist Kevin. 20. Kevin. Ah, ja. Eine Chance. Ja, es ist Kevin, der rausfliegt. Und dir auch Gratulation. Ohne Minuspunkte. Kevin hat ja 14 Punkte, ne? Ohne Minuspunkte, richtig. Gratulation zu 14 Punkten. Ja, exakt. Noch die Führung. Ja, er kann ja noch gewinnen, ne? Ja. Genau. Und jetzt geht's weiter für euch drei spannend. Für Philipp, Ischik und Olli. Ja. Einer von euch könnte auch das Rennen machen. Und vor allem der Sieger könnte jetzt ziemlich viele Punkte sammeln, ne? Und wenn sie nachdem Olli oder Ischik oder Philipp ist, ja. Das müssen 200 oder so sein. Komm. Aber wenn die Entfernung im dreistelligen Bereich bei Marcel lag, dann habe ich eigentlich nur die Chance rauszufliegen. Also, dann muss es ja irgendwo bei. Man sieht den Mathematiker in dir, Philipp. Ja. Verdammt. Es ist. Ja, schmeiß mich raus, Clemens. Philipp hat es aber schon erraten als Mathematiker und dementsprechend muss ich ihn auch leider nach Hause schicken. Null Punkte, aber du hast deine 9 auch sicher und liegst damit immerhin vor Marcel. Ja, immerhin das. So, aber und Kevin, das lässt mich jetzt nicht ruhig schlafen heute. Ja, Kevin hat vor allen Dingen beim Schätzen Punkte gesammelt, ne? Ja, alle hat er da gesammelt. Ja, viele. Gar nicht. Ja, alle. Ja. Pfui. So, aber Olli hatte eben den Vorteil mit dem Polster, den er vorher zugelegt hat, mit den 17. Ja, klar, aber er hat viel verloren, dadurch, dass er als erstes abgeben musste, ja. Genau, er kann jetzt quasi seine Führung abgeben und das sehen wir jetzt, wer gewinnt, Olli oder Ischik. Und ja, wie spannend soll ich es machen, keine Ahnung, ich kann es jetzt direkt sagen. Sehr spannend. Ich gönn's Olli. Ja, also, was denkt ihr anderen drei denn, wer mit seinem Wert das Rennen gemacht hat, 145 oder 163? Ich glaube, es ist eher bei Ischik, muss es eigentlich liegen, aber... Ich gönn's Olli. Was also, denkst du, also, weil er bei den ersten Runden so gut war, dann gönn ich ihm das einfach. Ja, okay. Marcel, hast du schon eine Vorstellung? 145, 163, was könnte näher dran? Wahrscheinlich auch. Eher das von Ischik, würde ich auch sagen. Okay. Und, und Kevin? Ich glaube gar nichts mehr. Okay. Naja, 14 Punkte, dazu können wir dir auch gleich gratulieren und ja, ich verkünde jetzt die Lösung. Zweiter Rang, Kevin, Glückwunsch. Ich kann... Lass mich übersprechen. Achtung. Spoiler. Das von mir ermittelte Ergebnis der Charaktere, die in der gegenwärtigen Handlung starben, gemäß den Kriterien, die ich nannte, ist 181. Und der Sieger ist damit dieser Runde, also dieses 3.5 Ischik. Der lag nämlich näher mit 163. Und da hat es noch gebracht, als ich am Ende noch sagte, es kann jetzt an dir liegen. Also, wie viele waren das? 183? 181. 181, aha. So viel muss man nachrechnen, ob ich da wirklich so weit weg bin. Nein. Ja, du bist 41 entfernt. 41 und 36, ne? Das ist ja skandalös hier. Ja, das ist leider so. Und komm, egal. Und Ischik bekommt dafür auch schöne 4 Punkte und damit kommt er auf einen Wert von 13. Gibt's nicht. Nee, 10. Hä? 7? Ischik kriegt 7, ja. Warum dichtest du denn dran? Entschuldigung, das war mein Fehler von... Ich habe einfach was Falsches gesagt. Er bekommt 7 Punkte und kommt damit auf 13. Und Olli, der bekommt dann 4 Punkte und kommt auf 15 und ist damit Tagessieger. Dicht gefolgt von Kevin mit 14 und Ischik mit 13. Und Philipp mit 9. So, danke. Und dahinter sind Philipp und Marcel mit 9 dicht, und 6. Dicht dahinter, bitte. Dicht dahinter, richtig. Und die langjährigen Connell-Cars-Mitarbeiter. So, und ja, ich denke, man kann allen gratulieren. Ihr habt euch gut geschlagen. Ja. Und das Finale, es war eigentlich ziemlich spannend, ich muss sagen, mit den Zitaten wurde das Ganze doch noch alles sehr, sehr spannend, muss man sagen. Ich finde es auch vor allem gut, dass Olli gewonnen hat, damit sieht man nämlich, dass die ersten beiden Runden auch nicht so wenig zählen. Richtig. Aber wie man bei Kevin sieht, kann man auch noch eine Menge rausholen, also war alles möglich. Völlig korrekt, also man muss sagen, Olli war sehr konstant, er hat in der ersten Runde 9 gesammelt, in der zweiten hat er 8 gesammelt, also in der ersten 3 richtig, in der zweiten 2 richtig und dann schließlich hier noch paar Werte, wo er eben 0 hatte und so weiter, ein Abzug, jetzt den Plus. Ja, und ansonsten kann man auch sagen, ansonsten finde ich, alle waren, es war eigentlich eben, es entscheidet sich eben recht viel auch bei den Schätzen da, sehr knapp und so weiter. Und ja, ich würde mal sagen, bevor wir noch zu lange im Konnencafé sitzen, es ist nämlich schon längst dicht, gleich schließt hier alles und wir müssen ja noch aufräumen hier. Die Lichter sind schon aus, ja. Ich koche hier schon vor Spannung, mein ganzes Mineralwasser, ich denke mal, euer ist auch schon weg. Aber bei mir ist noch ein bisschen übrig, das kann ich gleich noch trinken. Und was ihr sonst noch hier habt, Gratulation nochmal an alle, danke für die Teilnahme. Ich denke, das war eine recht nette Runde hier und vor allem dieses Dessert am Ende hat doch recht gut geschmeckt, denke ich. Hoffentlich auch allen, egal wie weit, welchen Punktestand sie am Ende haben. Und das Dessert ist wie immer das Leckerste. Ja. Und an dieser Stelle kann jeder nochmal Verweise machen. Es gibt noch kommende Projekte, wie zum Beispiel der Conan-Quiz mit Marcel, wenn du dazu noch was sagen möchtest. Ja, demnächst geht's nämlich weiter mit dem Conan-Quiz. Und da haben wir jetzt ein paar Spezialausgaben geplant mit Fragen von Zuschauern, die eingesendet wurden. Und da stellen wir uns als Moderator nämlich euren Fragen. Und Clemens macht da die erste Runde. Cool. Das wird bestimmt spannend. Ihr könnt gern zuschalten, wie ich da gedemütigt werde. Ich werde mein Bestes geben. Und gib noch Rache, gib noch Rache, Clemens, hier für heute. Tja, ich habe den Vorteil, ich habe mich 7 Stunden lang oder wie viel es auch immer waren, durch die ganzen Bände durchnotiert. Deswegen habe ich ein gutes Vorwissen jetzt. Ich bin bereit für den Conan-Quiz. Und dann gibt es eben noch weitere Ausgaben, wie zum Beispiel den News-Podcast jetzt bald, ne, Philipp, und weitere Themen-Podcasts, die angesetzt sind. Also schaltet ein. Das war das. Was ich aber noch unbedingt ansprechen möchte, ich würde sagen, Marcel bezahlt heute hier. Als Letzter. Die Runde geht auf Marcel, danke. Gerne ansprechen möchte, und zwar möchte ich gerne ein großes Lob an Clemens aussprechen, weil er wirklich viel Zeit dafür aufgebracht hat, die ganzen Sachen nachzurecherchieren. Ja. Also der Aufwand ist enorm. Ja, danke, das ist absolut lobenswert. Sehr gerne entgegen. vielen Dank, ja. Jetzt haben die 7 Stunden auch einen Sinn gehabt. Oder wie viele es auch immer waren. Okay, danke. Und und wir sehen uns auf jeden Fall, wir hören uns vor allen Dingen auch mit den Zuschauern wieder bald durch die kommenden Ausgaben. Alles wird sehr interessant. Das Con-Café ist erst der Anfang und dieses Format. Die Übernahme der Detektei Mori. Genau. Dieses Format wird dann auch demnächst irgendwann mal erst, also in unregelmäßigen Abständen, vielleicht im April oder wann auch immer, wieder auftreten. Wir warten erstmal die ersten Reaktionen ab, nehme ich an, oder? Ja, so kann man es auch nennen. Und es war, denke ich, ein gelungener Start dann nach unserer kleinen Winterpause. Und ich würde sagen, wir mixen noch einen Martini zur Feier des Tages. Ich übergebe nochmal an einige Verweise, die ihr gerne tätigt, und sage dann schon mal auf Wiederhören. Wir freuen uns auf euch. Danke für diesen angenehmen Abend hier im Café und man sieht sich. Tschüss. Ja, ich würde sagen, ihr könnt uns gerne noch bei Twitter folgen als Conan News. Jetzt geht's damit wieder los. Begleiten Conan News. Und ihr könnt uns auf iTunes abonnieren, da sind wir als Conancast zu finden. Ansonsten das Wiki der Conan-News-Wiki.com, der Newsblog der Conan-News.com und das Forum der Conan-News-Forum.com. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. So. Clemens, sprich bitte nie wieder Verweise an. Ich habe keine Verweise mehr zu sagen. Ich verabschiede mich einfach für so. Und vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich sage auch Tschüss. Bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Clemens für die tolle Organisation und die tollen Fragen. Und ich würde mich freuen, nochmal bei einer nächsten Ausgabe teilzunehmen. Um wieder zu bezahlen. Also Verweise habe ich selber noch keine. Die Folge aber demnächst. Ich grüße ja noch allen, die zugehört haben, und hoffe, dass es ihnen gefallen hat. Bin gespannt, was Clemens gleich sagt. Na, Clemens? Clemens hat gerade einen Disconnect. Das ist schlecht. Jetzt müssen wir dann sterben. Oh Mann, das dauert halt noch so ewig hier mit allem. Und immer noch vom ersten Spiel. Nee, wir sind schon beim zweiten. Oh, was? Ach so. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, drücken wir alle schön auf Stopp. Danke. Yay, Stopp. Ciao. So, weiter.